Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht. Wie schwierig wäre ein Leben ohne Routinen? Ohne diese unterschwelligen Begleiter, die uns das Leben erleichtern, weil wir nicht mehr über dieses oder jenes nachdenken müssen. Wenn wir zum Beispiel unser Bett morgens nicht gedankenverloren machen könnten und der Körper nicht jede der Bewegungen kennen würde und wir uns selbst daran erinnern müssten, wie das jetzt eigentlich alles ging. Das Leben besteht aus Routinen. Sie sind nützlich, sie helfen uns dabei, Dinge zu erledigen, ohne dass wir uns groß konzentrieren müssten. Routinen geben Orientierung. Sie sind ein Gerüst, sie sind etwas Gutes, oder? Es muss kurz vor seinem 13. Geburtstag gewesen sein. Ein, vielleicht zwei Monate. Ganz genau kann Tarek es nicht mehr sagen. Er hatte ja schon Routine. Alles begann, als er 12 Jahre alt war. Zuerst waren da die Kleinigkeiten. Ein paar Süßigkeiten, ein paar Schokoriegel, die er mitnahm. Aber schnell wurden die Dinge, die er drehte, größer. Handys, Portemonnaies. Gemeinsam mit Freunden begann Tarek, andere Menschen auf der Straße abzuziehen. So nennt er es. Immer öfter, immer wieder. Routine eben. Und dann war da die Sache kurz vor seinem 13. Geburtstag. Dieser eine Tag in der Wiesbadener Innenstadt. Da haben wir auch jemanden abgezogen, von der Straße halt. Ich mit einem Kollegen, das war in der Wiesbadener Innenstadt. Also wir haben Zeit und es waren auch zwei Personen. Und da war dann das erste Mal, wo wir auch Gewalt angewendet haben. Und das haben halt Leute gesehen in der Innenstadt. Weil es war an Donnerstagabend, glaube ich, oder Donnerstag oder Freitag, irgendwie sowas. Abends gegen 18 Uhr ungefähr. Innenstädte sind in aller Regel nicht menschenleer. Auch an einem Donnerstag oder Freitagabend um 18 Uhr nicht. Tarek ist das in dem Moment wohl egal. Aber er wird von Passanten dabei beobachtet, wie er gemeinsam mit seinem Freund die zwei anderen Personen überfällt. Ihm selbst fällt nicht auf, wie Außenstehende die Polizei rufen. Er ist nicht aufgeregt, er ist ganz darauf konzentriert, das Ding jetzt durchzuziehen. Routine. Dann, wo wir fertig waren, sind wir erstmal losgelaufen, bisschen schneller halt. Dann kam schon von links kam ein Polizeiwagen. Ein Bulli der Polizei mit 6 Sitzplätzen. Die Polizisten kommen von links, daran erinnert er sich. Von vorne hält ein normaler Streifenwagen auf sie zu. Und dann sind wir rechts runtergerannt zu einer Bushaltestelle. Und da haben auch schon zwei Polizisten gewartet. Und die haben uns dann abgefangen. Die Polizei packt die zwei Jungen ein. Es ist der Tag, an dem Tarek zum ersten Mal in seinem Leben von der Polizei geschnappt wird. Er weiß damals schon, dass er noch nicht strafmündig ist, nicht in den Knast kommt. So viel ist ihm klar. Und dennoch, die Situation ist jetzt eine andere. Es wird ja trotzdem irgendwo vermerkt. Und das wusste ich halt natürlich schon. Keiner will Mutter angerufen bekommen. Sagen, ihr Sohn wurde hier gerade von uns festgenommen bei einem Raub. Das hat halt ein bisschen Herzklopfen, ein bisschen Adrenalin, wo man dann im Auto saß. Auf der Wache in der Zelle war. Auf jeden Fall schon scheiße. Das ist Erziehung und Strafe. Eine lange Nacht über Jugendkriminalität in Deutschland. Von mir, Marius Elfering. Hallo. Hallo, danke schön. Um zum Eingang der Justizvollzugsanstalt Rockenberg zu kommen, muss man in eine langgezogene Sackgasse abbiegen. Am Ende dieser Sackgasse blickt man auf eine Reihe von Fenstern, hinter denen Bedienstete des Gefängnisses sitzen. Der Ausweis wird einem abgenommen. Persönliche Gegenstände kann man in Spins einschließen. Dann durchschreitet man eine Sicherheitsschleuse und ein großes dahinterliegendes Tor. Ein riesiger Innenhof mit Werkstätten auf der einen und einem Sportplatz auf der anderen Seite führt zu mehreren Gebäuden ganz am Ende des Areals. Jugendliche blicken in den Hof. Vor ihren Fenstern sind Gitter. Durch die geöffneten Fenster reden sie miteinander. Etwa 7 Jahre sind seit dem Tag vergangen, an dem Tarek das erste Mal von der Polizei aufgegriffen und mitgenommen wurde. Jetzt, es ist Februar 2023, er ist 20 Jahre alt, sitzt er wegen einer anderen Tat hier im Gefängnis. Die Zellen hier sehen alle gleich aus. Blaue, schwere Türen. In der Ecke eine Toilette und ein Waschbecken. An der Wand ein Tisch, über dem eine Pinnwand hängt, an die man Fotos oder andere Erinnerungen heften kann. Direkt gegenüberliegend steht ein Stahlgestell an der Wand, auf dem eine Matratze liegt. Die Routinen von Tarek, sie haben sich geändert. Also ich stehe um 6 Uhr auf, dann geht man Geschirr putzen, dann macht man es halt früh sauber, dass man für Mittagessen wieder saubere Teller, Schüssel, alles hat. Dann geht man um 7 Uhr los zur Arbeit und das geht dann bis kurz vor 12 Uhr. Dann gibt es hier Mittagessen. Alle 2 Tage hat man Gemeinschaftsessen zusammen mit seiner eigenen WG. und sonst halt auf der Zelle. Dann geht's nochmal arbeiten bis zu 14.50 Uhr, 15 Uhr ungefähr. Tarek sitzt an diesem Tag nicht in seiner Zelle, sondern in einem anderen kahlen Raum mit einer gelben und weniger schweren Tür. In der Ecke stehen sich zwei graue Sessel gegenüber. An einer der Wände hängt eine Dartscheibe, die angestaubt ist und aussieht, als sei sie ewig nicht benutzt worden. Das Leben in einem Gefängnis ist durchgetaktet. Aufstehen, abwaschen, arbeiten, Sport. Nichts wird hier dem Zufall überlassen. Gespräche zwischen Gefangenen und Reportern passen in diesen Tagesablauf auch nur schwierig rein. Ja? Ich wollte nur Bescheid sagen, wir gehen halt in die Freistunde. Ich könnte sie dann nicht hier alleine lassen. Aha. Weil dann keiner mehr im Haus ist. Und das bedeutet? Das bedeutet, da müssen sie mit raus quasi. Oder wir müssen hier zumachen. Also, Mikro aus, Tarek raus zum Fußball, Zeit für Fakten. Die Justizvollzugsanstalt Rockenberg in Hessen, in der Tarek sitzt, ist eines der ältesten Gefängnisse Deutschlands. 1811 wurde das ehemalige Kloster Marienschloss zur Zucht- und Besserungsanstalt. Über 200 Jahre später ist es ein Jugendgefängnis. Gut 200 Haftplätze gibt es hier. Tarek belegt einen davon. Um Jugendliche wie Tarek geht es in der öffentlichen Debatte immer wieder. Er ist einer von denen, über die man vielleicht sagen würde, wenn ich dem nachts begegne, dann wechsle ich lieber mal die Straßenseite. Er ist einer von denen, um die es geht, wenn Politiker und Politikerinnen öffentlich sagen, die Strafen für jugendliche Täter müssen härter werden. Wir müssen das Strafmündigkeitsalter absenken. Der Rechtsstaat muss früh und mit voller Härte durchgreifen. Er ist einer von denen, über die man spricht, wenn es heißt, die Jugend wird doch immer schlimmer, immer gewalttätiger, immer hemmungsloser. Ein kurzer Statistikeinschub. 2023 saßen gut 2700 Gefangene in deutschen Jugendgefängnissen ein. Und setzt man die öffentliche Meinung den Zahlen gegenüber, dann merkt man, eigentlich geht die Jugendkriminalität, wenn man auf den längeren Zeitraum blickt, zurück. 2009 wurden in der polizeilichen Kriminalstatistik etwa 573.000 Kinder, Jugendliche und Heranwachsende erfasst, die tatverdächtig waren, eine Straftat begangen zu haben. Zu den Kindern gehören diejenigen, die unter 14 Jahre alt sind. Jugendliche sind diejenigen zwischen 14 und 18 Jahren. Und als Heranwachsende gelten alle zwischen 18 und 21 Jahren. 10 Jahre später, 2019, lag die Zahl der tatverdächtigen Kinder, Jugendlichen und Heranwachsenden bei etwa 428.000. Das waren also gut 145.000 weniger. Ein Vergleich mit den Zahlen ab 2020 würde hinken. Die Zahlen haben in den vergangenen Jahren starke Schwankungen erlebt. Corona eben. Blickt man auf den langen Horizont, dann geht die Jugendkriminalität in Deutschland eher zurück. Doch in der öffentlichen Meinung spielt das häufig keine Rolle. Frühere, härtere, längere Strafen, so lauten dann schnell die Forderungen. Und klar, eine zurückgehende Statistik spielt für den Einzelfall nicht wirklich eine Rolle. Tarek sitzt trotzdem im Gefängnis. Das hier ist eine Geschichte über Jugendliche, die Scheiße gebaut haben. Jugendliche, die auf die schiefe Bahn geraten sind. Jugendliche, die keine Hilfe bekommen haben oder sie nicht annehmen wollten. Das hier ist eine Geschichte über Jugendkriminalität in Deutschland, über ein Gesetz, das seit über 100 Jahren dafür sorgt, dass bei jugendlichen Tätern, die zuschlagen, ausrauben und einbrechen, die Erziehung im Fokus steht und eben nicht die Strafe. Und eine Geschichte, die um die Frage kreist, warum das nicht immer klappt. Und damit ist die Geschichte, die wir hier erzählen wollen, eben auch Tareks Geschichte. Das erste Mal abgezogen hat Tarek jemanden, da war er also gerade einmal 12 Jahre alt. Ja, es war eine Spontanaktion. Wir waren draußen, wir haben gechillt, haben Zigaretten geraucht, so Sachen. Und dann hat mein Kollege gesagt, komm, wir machen das jetzt. Ich habe gesagt, okay, ich bin dabei. Ein anderer Kollege hat auch gesagt, ja, ich bin auch dabei. Und dann sind wir losgegangen, haben uns irgendjemanden gesucht. Nachdem die Polizei ihn zum ersten Mal aufgegriffen hat, macht Tarek weiter. Er weiß noch, wie sein Stiefvater ihn irgendwann zur Seite nimmt und beginnt von seinen eigenen Erfahrungen zu sprechen. Ja, mein Stiefvater hat Straftaten begangen früher. Und erst, wo ich älter wurde, hat er mir dann Geschichten erzählt. Weil er auch in verschiedenen Ländern im Gefängnis war und oft und lange, hat er mir dann halt, wollte mir so aufzeigen, das wird da und dahin und so endet es, wenn du so und so machst. Die Geschichten, die er hört, halten ihn damals nicht davon ab, weiterzumachen. Tarek sieht andere Jungs, die mehr haben als er, und er zieht seine eigenen Schlüsse daraus. Die Jungs in meiner Siedlung. Man guckt natürlich, was die haben. Der eine hat ein Handy, der andere hat ein schönes Paar Schuhe. Und entweder macht man da halt Geld, um sich die zu holen, oder man nimmt es halt weg. Wenn Tarek von seinem Zuhause spricht, dann klingt er nicht so, als sei da viel Groll in ihm. Er klingt irgendwie gleichgültig. Er sagt, dass seine Mutter eine gute Frau gewesen sei. Zu seinem Vater hatte er als Kind keinen Kontakt, er war Alkoholiker. Seine Mutter, so erzählt es Tarek, wollte nicht, dass er etwas mit ihm zu tun hat. 2018 dann, Tarek begeht mittlerweile Straftat um Straftat, ändert sich für ihn einiges. Meine Mutter ist abgehauen 2018, also wollte in Urlaub fahren mit meinem Stiefvater und ist nicht mehr zurückgekommen seit 2018. War auf jeden Fall eine gute Frau und mein Stiefvater auch ein guter Mann. Seitdem die Mutter und sein Stiefvater abgehauen sind, hatte er keinen Kontakt mehr zu ihnen. Zuerst wohnt er nach ihrem Verschwinden mit einer seiner Schwestern zusammen. Dann sucht er doch den Kontakt zu seinem biologischen Vater. Er findet ihn bei Facebook, zieht eine Weile bei ihm ein. Doch es klappt nicht. Weil er wollte mir Sachen vorschreiben und ich habe den nicht akzeptiert, weil wir schauen ihn halt nicht. War halt nicht mein Vater so gesehen. War halt mein Erzeuger, würde ich sagen. Und habe ich halt nicht akzeptiert. Und dann gab es eine kleine Handgreiflichkeit. Und dann habe ich meine Sachen gepackt und bin wieder zurück nach Wiesbaden. Einbruch, Raub, die Liste an Straftaten, die er in diesen Jahren begeht, ist lang. Auch mit dem Drogendealen beginnt er als Jugendlicher. Am Anfang denkt man halt, man macht es besser. Leute landen im Knast, andere Leute verkaufen 30 Jahre Drogen, gehen scheinbar ins Gefängnis. Und die anderen verkaufen 2 Jahre und wir kriegen danach eine dicke Strafe. Das ist halt, mal schauen. Machst du Glück, machst du kein Glück. Die Regeln beim Dealen seien klar, meint Tarek. Und wenn er beginnt, davon zu erzählen, dann klingt es, als rede er von einem ganz normalen Job im Büro oder in einer Werkstatt. Und du stehst halt auf, ein bisschen später als bei der Arbeit nochmal, aber schon so eine feste Uhrzeit. Bei mir war es 12 Uhr, 12 Uhr ist man wach, dann checkt man sozusagen die Nachrichten ab, was da kommt. Dann sagt man, ja, ich bin dann und dann da, anziehen, Zähne putzen, duschen, raus. Und dann muss man halt von dem zu dem. Routine eben. Man muss sagen, ich will das jetzt machen. Ich will jetzt mein Geld damit verdienen. Und dann läuft es auch eigentlich. Also man muss viel aktiv sein, in der Stadt unterwegs. Die erste Zeit, so ich halt was richtig aufgebaut hat, dass man sagen kann, ich schicke jetzt den und den laufen. Aber die erste Zeit muss man auf jeden Fall von Ort zu Ort, von Siedlung zu Siedlung, in der Stadt aktiv sein, überall. Was Tarek hier beschreibt, ist eine Spirale jugendlicher Kriminalität, die sich immer schneller zu drehen beginnt und in der die Straftaten, die er begeht, immer schwerer werden. Zu Tareks Taten gehört auch ein besonders schwerer Raub mit gefährlicher Körperverletzung. Ja, genau. Da haben wir es halt durchgeplant. Haben ein Mädchen genommen, gesagt, schreib dem. Wir brauchen das und das, weil der Drogen verkauft. Ja, sollte uns ein bisschen Gras mitbringen, also Hasch. Und dann haben wir halt auf den gewartet. Schon 2 Kollegen ein bisschen weiter hinten. Und die ist halt vorgegangen. Dann hat die sich mit dem getroffen. Und wir kommen halt nach. Mein Kollege hat einen Schreckschuss. Und ich hatte einen Knüppel und so Sachen. Nach dieser Tat ist Feierabend. Tarek wird vom Gericht zu 1 Jahr und 4 Monaten Haft verurteilt. Jetzt, im Frühjahr 2023, hat er seine Zeit fast abgesessen. Noch eine Woche, dann soll er aus dem Gefängnis entlassen werden. Wenn man hier und da rumfragt, bei Anwälten oder Richterinnen zum Beispiel, wer sich denn besonders gut mit dem deutschen Jugendstrafrecht und dessen Geschichte auskennt, weil man verstehen will, wie dieses ganze Gebilde rund um Jugendstrafrecht, Jugendknast und den Erziehungsgedanken entstanden ist, dann fällt ein Name eigentlich immer. Lukas Pieplo. Ob Sie lieber Schokolade oder lieber Rosine mögen. Wenn ich freie Wahl habe, dann brauche ich nicht lange brüten. Dann würde ich Schokolade nehmen. Das trifft sich sehr gut mit meinem. Sehr gut. Lukas Pieplo ist Strafverteidiger aus Köln. Der Mann mit dem gekräuselten Haar trägt eine Rosinenschnecke, ein kleines Schokocroissant und Kaffee in sein Büro, stellt die Sachen auf den Tisch und sagt seiner Sekretärin noch kurz im Spaß, dass sie ihn jetzt nicht zu laut beleidigen dürfe, denn schließlich laufe ein Mikrofon. Dann lässt er sich in seinen Schreibtischstuhl fallen, hinter ihm ein Regal voller dicker Bücher. StGB, BGB, JGG steht auf ihn. Wenn man Lukas Pieplo über das Jugendgerichtsgesetz sprechen hört, mit all der Begeisterung, mit all dem Wissen, das da förmlich aus ihm rausplatzt, entsteht schnell der Eindruck, da hat jemand so etwas wie ein Lebensthema gefunden. Eine Jugendrichterin hat ihn mal den Historienbeauftragten des JGG, also des Jugendgerichtsgesetzes, genannt. Und wenn er das hört, dann versucht er seine Rolle erstmal klein zu reden. Das ist natürlich furchtbar schmeichelhaft und andererseits ganz falsch. Ich habe mich, bevor ich Rechtsanwalt wurde, ein paar Jahre an der Universität getummelt und durfte bei meinem damaligen Chef und Professor Walter, der leider verstorben ist, mich mit ein paar Grundfragen des Jugendstrafrechts beschäftigen. Mich hat damals schon die Geschichte interessiert und von daher hatte ich ein gewisses Rüstzeug auch, dass ich mal was dazu geschrieben habe, mich auch sozusagen für diese Geschichte zu interessieren. Schon im Jurastudium kommt Lukas Piplow in Kontakt mit straffälligen Jugendlichen. Zuerst begleitet er im Rahmen eines Seminars Bewährungshelfer und Bewährungshelferinnen bei ihrer Arbeit. Später dann, er studiert mittlerweile in München, beginnt er ehrenamtlich mit straffälligen Jugendlichen zu arbeiten. Und das war für mich eine Schlüsselerfahrung, wie übrigens in der Jugendstrafrechtsgeschichte für verschiedene andere Menschen auch, die dann später sogar wichtig geworden sind im Gegensatz zu mir, die nämlich ehrenamtlich dann mit jugendlichen Straffälligen gearbeitet haben. 1994 dann wird Lukas Piplow Anwalt. Und er spezialisiert sich darauf, straffällige Jugendliche und Heranwachsende zu vertreten. Dass genau das sein Thema ist, das Thema, in dem er völlig versinken kann, das merkt man, wenn er darum gebeten wird, mal zu erzählen, wie das eigentlich alles losging mit dem Jugendstrafrecht in Deutschland. Es ist relativ einfach, diese Anfänge zu beschreiben, weil mit der Verabschiedung des bürgerlichen Gesetzbuchs im Jahr 1900 die Familiengerichte institutionalisiert worden sind in der Wahrnehmung, dass nicht nur Eltern für das Wohlergehen ihrer Kinder zuständig sein können, sondern dass der Staat ein Wächteramt hat, sozusagen die drohenden Fehlentwicklungen in sehr belasteten Familien zu kompensieren. Und man hat deshalb die Vormundschaftsgerichte geschaffen, die sozusagen darauf aufpassen sollten, dass Kindern in ihren Familien nichts passiert. Was Lukas Piplow hier sagt, ist spannend. Denn wenn man heute aufs Jugendstrafrecht schaut, dann hat dieses einen ganz zentralen Kern, den Erziehungsgedanken. Er schwebt über allem. Das Ziel ist erst einmal nicht, die kriminellen Jugendlichen zu bestrafen, sondern erzieherisch auf sie einzuwirken. Und die Geburtsstunde dieses Gedankens, die datieren viele auf 1923. Es ist das Jahr, in dem das Jugendgerichtsgesetz verabschiedet wird. Mittlerweile ist es mehr als 100 Jahre alt. Lukas Piplow aber, der sieht die Sache anders. Er beginnt die Geschichte, die er hier erzählen will, früher. Nämlich schon 1900, mit dem Inkrafttreten des bürgerlichen Gesetzbuchs und der Schaffung der Vormundschaftsgerichte. Und in diesem Zusammenhang hat es die Deutsche Zentrale für Jugendfürsorge gegeben, ein Dachverband, ein Sammelpool ehrenamtlicher Arbeit, insbesondere von Frauen, die sich sozusagen in der Sozialfürsorge betätigt haben. Und an diese Geschichte sind die Jugendrichter, sind liberale Jugendrichter angedockt, die gesagt haben, wir nehmen wahr, dass es hochbelastete Entwicklungsbedingungen von Kindern gibt, in der Großstadt Berlin vor allen Dingen und so. Einmal in kurz und einfach. Es gibt Kinder, die stecken in schwierigen Verhältnissen und die bauen Mist. Und genau deshalb kommt plötzlich auf einmal dieser Gedanke auf. Dann ist es doch Quatsch, das kaiserzeitliche Strafrecht, was nur Gefängnis kennt als strafende Reaktion, als Antwort auf Fehlverhalten dieser Kinder im strafrechtlichen Bereich stattfinden zu lassen. Wir brauchen dort Änderungen und wir haben die segensreiche Idee, dass die sozusagen sozialen Kompetenzen in dieser Jugendhilfeszene, in dieser ehrenamtlichen, uns doch im Jugendstrafverfahren auch zugutekommen können. Jugendfürsorge und Justiz treffen damals aufeinander und gemeinsam macht man sich Gedanken, ob es nicht auch anders gehen könnte. Ob man Jugendliche, die Straftaten begehen, wirklich wegsperren muss. Und bevor es überhaupt ein Jugendgerichtsgesetz in Deutschland gibt, passiert etwas Außergewöhnliches. Die ersten Jugendgerichte entstehen. Und das ist der Kern der Sache. Gründung der Jugendgerichte in einer Zahl, soweit wir das wissen, etwa 250 Gerichte im Jahr 1908 haben begonnen. Wo genau das erste Jugendgericht damals geöffnet wird, das weiß bis heute tatsächlich keiner so genau. Lukas Piplow würde es gerne wissen, aber eine Antwort hat auch er nicht darauf. Das heißt, wir haben auch Entstehungszusammenhänge, die uns noch gar nicht so ganz rekonstruierbar sind, weil wir nicht wissen, wie waren die eigentlich vernetzt, wenn die alle im Jahr 1908 ihre Gerichte aufgemacht haben. Ich glaube, hier weiß noch niemand Bescheid. Aber es ist spannend zu sehen, dass das in diesen Zusammenhängen einheitlich losgeht und dann 1909 der erste Jugendgerichtstag. Das Wichtige sei, sagt Lukas Piplow, dass man verstehe, dass diese Entwicklung, die er hier beschreibt, ausgegangen ist von Menschen, die an Sozialreformen interessiert waren. Oder wie er es ausdrückt, von sozialtüchtigen Menschen. Ich finde das nach wie vor eine spektakuläre kleine Episode von Justizgeschichte, dass ohne Gesetz eine Praxis so weitgehend geändert werden konnte, dass die Präsidien sich getraut haben zu sagen, naja, bei uns gibt es jetzt halt ein Jugendgericht, ein Gesetz gab es noch nicht. In unsere Juristenköpfe kommt das eigentlich nicht rein, was damals stattgefunden hat, aber umso interessanter. In den Jahren nach der Gründung der Jugendgerichte taucht das Thema eines eigenen Gesetzes immer wieder auf der Tagesordnung auf. Die Reichsregierung befasst sich 1912 mit einem Vorschlag des Rechtswissenschaftlers Franz von Liszt. Doch zur Verabschiedung eines Gesetzes kommt es da noch nicht. Man muss sich vorstellen, dass über Jahrzehnte ganz große Bedenken gegen ein Sonderstrafrecht, Jugendstrafrecht formuliert worden sind. Da hat man gesagt, wie soll denn heranwachsenden Menschen das, was Recht und Unrecht ist, in unserer Gesellschaft bewusst werden, wenn wir da so irgendeinen kompromisshaften Kuschelkurs fahren. Es dauert noch eine ganze Weile, nämlich bis 1923, bis das Jugendgerichtsgesetz durch den Reichstag in Kraft treten wird. Der Rechtsphilosoph Gustav Radbruch bringt das Gesetz damals ein. Und durch das Gesetz ändert sich einiges. Erzieherische Maßnahmen stehen jetzt im Fokus, nicht mehr Freiheitsstrafen. Sozialstunden statt Gefängnis, so könnte man es auf den Punkt bringen. Außerdem gibt es eine weitere wichtige Neuerung. Freiheitsstrafen können zur Bewährung ausgesetzt werden. Und Jugendliche sind jetzt nicht mehr bereits mit 12 Jahren strafmündig, sondern erst mit 14 Jahren. 100 Jahre nach der Verabschiedung des Jugendgerichtsgesetzes sitzt Tarek in einem der grauen Sessel, in einem der kahlen Besprechungsräume der Justizvollzugsanstalt Rockenberg und denkt über seine Mithäftlinge nach. Vor allem über die, die noch jünger sind als er. Wenn alles schief läuft im Leben, wenn die Kriminalität Überhand nimmt, wenn nichts mehr geht und Erziehungsmaßregeln und Zuchtmittel nicht greifen, dann steht am Ende auch für Jugendliche ab 14 Jahren in Deutschland heute noch das Gefängnis. 3-4 Leute gibt es auf jeden Fall hier. Wo ich sage, die sind zu jung. Die gehören nicht hin. Wo gehören die hin? Ich weiß nicht, vielleicht in irgendwie irgendeine engere Betreuung, aber nicht ins Gefängnis. Was ich meine, was hat es für einen Sinn, einen 14-Jährigen ins Gefängnis zu sperren? Und dann, es gibt die Leute, die sind mit 14 ins Gefängnis und der eine hat 4 Jahre bekommen. Aber ich meine, das macht ja was Schlimmes aus dem. Geht mit 14 in die Klasse, kommt mit 18 wieder raus. Wo soll der hin? Hat alles verpasst. Von seiner Jugend. Und der wird noch schlimmer. Noch viel, viel schlimmer wird man dadurch. Tarek sitzt in Rockenberg im Besprechungsraum des Gefängnisses und denkt darüber nach, was der Knast aus Jugendlichen macht. Hunderte Kilometer entfernt von ihm sitzt Maria Kleimann auf dem Sofa in ihrem Wohnzimmer und stellt sich ähnliche Fragen aus einer ganz anderen Perspektive. Sie ist Jugendrichterin. Und wenn man sie fragt, welchen Jugendlichen sie in ihrem Job begegnet, dann hat sie gleich eine Antwort parat. Schwierig, sonst wären sie ja nicht bei mir. Seit 18 Jahren ist Maria Kleimann im Job und war dabei eigentlich immer Jugendrichterin. Nur ein halbes Jahr lang, erzählt sie, habe sie mal ausschließlich Zivilrecht gemacht. Aber das sei eine Ausnahme gewesen. Ansonsten Jugendrichterin. Heute leitet sie das Amtsgericht in Neustadt am Rübenberge in der Nähe von Hannover. Neben der kurzen, knappen Antwort auf die Frage, wem sie so im Gerichtssaal begegnet, hat Maria Kleimann aber auch noch eine etwas längere Antwort. Erstmal haben sie schwierige Probleme, ganz vielschichtige. Von vielen dieser Probleme sind sie selber nicht schuld. Und eigentlich sind sie auch ganz normal. Also Jugendliche sind irgendwie immer Jugendliche. Ob sie nun in einer 10. Klasse auf irgendeinem Gymnasium rumturnen und schlau genug sind, sich beim Klauen nicht erwischen zu lassen. Oder ob es die sind, die sich haben erwischen lassen oder dösigere Dinge gemacht haben und dann bei mir landen. Eigentlich sind Jugendliche erstmal neugierig, offen, risikobereit. Auch mit mir risikobereit. Also wie schnell die dann auch bereit sind, in ein Gespräch zu gehen und zu sagen, na gut, wenn du mich fragst, dann antworte ich halt auch. Und wenn du so rumbohrst und jetzt unbedingt wissen willst, was mich dazu gebracht hat, dann erzähle ich es dir halt auch. Das ist cool an Jugendlichen. Die taktieren nicht. Tarek und Maria Kleimann sind sich nie begegnet. Und doch verbindet sie etwas. Sie beide bewegen sich im selben System, nur in völlig unterschiedlichen Positionen. Würde man Tarek von Maria Kleimann erzählen und was sie beruflich macht, hätte er sofort ein Bild vor Augen, eine Vorstellung. Und würde Maria Kleimann die Geschichte von Tarek kennen, müsste sie vielleicht an den ein oder anderen Jugendlichen denken, den sie verurteilt hat und welche Parallelen es zwischen den Lebensgeschichten der Jugendlichen gibt. Normalerweise gibt es ja so ein, ne, da klaut einer was und dann sagt die Staatsanwaltschaft, hier, lass das mal. Und dann klaut er ein zweites Mal was und dann sagt die Staatsanwaltschaft, lass das, habe ich gesagt, und arbeite 20 Stunden. Und normalerweise lassen die das dann halt auch irgendwann wieder. Die, die bei mir landen, sind die, die sich darüber hinweggearbeitet haben, entweder schon von Anfang an so schwere Straftaten begehen, dass es sofort bei mir landet, oder aber sich über diese Hürde von mehreren, lass das mal besser, hinweggearbeitet haben. Und die haben Probleme. Also ganz, ganz wahnsinnig viele der jungen Menschen, mit denen ich zu tun habe, haben ernsthafte Beziehungsprobleme. Ganz viele haben keinen erwachsenen Menschen, der sich vernünftig um sie kümmert. Ich sage immer wieder in Fortbildung oder auch in anderen Kontexten, jeder von uns Erwachsenen kennt drei Menschen in unserem Leben, denen es wichtig ist, was mit uns passiert. Jedem von uns fallen drei Namen ein. Es sind nicht immer die, die wir wollen oder die wir gut finden, aber jedem von uns fallen drei Menschen ein, denen etwas daran liegt, was mit uns ist und die Anteil an uns nehmen. Und ich habe mit jungen Menschen zu tun, die keine 18 sind und denen kein einziger Mensch einfällt, bei dem das so ist. In seiner gesamten Haftzeit, erzählt Tarek, hatte er keinen Besuch. Nein, wir hätten Besuch haben können, aber ich hatte keinen Präsenzbesuch. Meine Schwester wollte ab und zu kommen, aber ist nicht so weit gekommen. Ich glaube, es war unangenehm für sie, hier reinzukommen. Geschichten, die sich wiederholen, die sich ähneln. Geschichten, die Maria Kleimann so Tag für Tag im Gerichtssaal hört und erlebt. Da ist ein junger Mann, hat sich ordentlich hochgeschraubt mit wirklich ordentlichen Straftaten. Der war mit 12 zu Hause rausgeflogen. Mutter hatte sich für den neuen Partner und gegen das Kind entschieden, durch diverse Kinderheime und Einrichtungen getingelt. Den hatten sie mit 17 aus dem letzten Kinderheim in so ein betreutes Wohnen gebracht, was aber kein ordentliches betreutes Wohnen war. Das war eine alleine Wohnung und da ist ein Betreuer ab und an bei dem vorbeigeschneit und hat geguckt, wie es dem geht. Und der hatte nun ganz erhebliche Straftaten begangen und dann kam er ins Gericht. Und wir hatten eine Sitzung, da ging es richtig um die Wurst, weil er sich schon hochgeschraubt hatte. Er hatte seine Freundin geschlagen, wenn ich mich richtig entsinne, und auch nicht zu knapp. Und den habe ich am Anfang des Prozesses gefragt, Kevin, wie geht's dir heute? Und dann hat er mich ganz lange schweigend angeguckt und hat dann gesagt, das hat mich seit 3 Jahren keiner mehr gefragt. Ich sagte, das ist doch Quatsch, du hast doch einen Betreuer. Der besucht dich doch mindestens einmal die Woche, der fragt dich doch, wie es dir geht. Sagte, ja, der wird dafür bezahlt. Sie nicht, das weiß ich. Und das war so traurig und so, das hat mich wirklich gecatcht, weil ich dachte, scheiße, du hast recht. Eine blöde Jugendrichterin, die eigentlich dafür da ist, dir auf die 12 zu hauen, ist die, die dich an diesem Tag fragt, wie es dir geht und die es wirklich wissen will, wie es dir geht. Und das ist schon sehr, sehr, sehr traurig. Wenn einer dieser Jugendlichen vor Maria Kleimann sitzt, dann schwebt der eine Gedanke über allem. Der Erziehungsgedanke. Das, was das Jugendgerichtsgesetz in einem juristischen Text festhält, das gießt Maria Kleimann in Worte, die aus der Praxis kommen. Also, was will das Jugendgerichtsgesetz, das es jetzt seit über 100 Jahren gibt, eigentlich? Naja, man versucht im Jugendstrafrecht Menschen, junge Menschen beizubringen, dass das keine gute Idee ist, Straftaten zu begehen, das in Zukunft mal zu lassen. Also ganz platt gesagt. Man versucht, ihnen durch Erziehung und nicht durch Strafe beizubringen, was für Vorteile es hat, vielleicht einen legalen Weg zu gehen im Leben und den nicht legalen Weg sein zu lassen. Und aus unserer Sicht läuft ganz viel nicht über Schmerz. Sanktion hat ja auch ganz oft mit Schmerz zu tun. Du klaust, du kriegst 30 Tagessätze, dann klaust du wieder, dann kriegst du 60 Tagessätze und dann klaust du wieder, dann kriegst du 90 Tagessätze. Das ist einfach nur an der Schmerzschraube drehen, so lange bis der Schmerz so groß ist, dass jemand es dann von alleine lässt. Aber echtes Lernen funktioniert auch über Schmerz, aber nicht so toll, ne? Denn es schafft keine Akzeptanz und kein Verstehen. Wenn ich schaffe, über Verstehen zu erziehen, dann habe ich auch echt was für den Fall und für den jungen Menschen getan. Ne? Wenn der versteht, was er da angerichtet hat und was er gemacht hat. Der Erziehungsgedanke, wie Maria Kleimann ihn hier für uns definiert, geht über das bloße Aburteilen von Jugendlichen hinaus. Im Kern gehe es vor allem um eins: Kommunikation. Denn wenn man ganz ehrlich ist, in der kurzen Zeit, in der Richterinnen und Richter die Jugendlichen vor sich sehen, bleibt keine Zeit, sie wirklich zu erziehen. Das muss an anderer Stelle passieren. Aber die Weichenstellung, die kann schon im Gerichtssaal gelingen. Nur wenn er versteht, hat er eine Chance zu akzeptieren, dass der Fehler da bei ihm liegt zum Beispiel oder was er falsch gemacht hat. Und nur wenn er akzeptiert, hat meine Sanktion, die ich am Ende auswerfe, eine Chance, auch auf fruchtbaren Boden zu fallen. Und deshalb ist die Kommunikation ernsthaft das A und O in so einem Gerichtsprozess. Ich behaupte auch immer, wenn meine Aufgabe da gar nicht erziehen ist, weil ich so schnell gar nicht erziehen kann, dann kann ich wenigstens der staatlichen Macht, denn das ist ja eine ganz erhebliche staatliche Macht, der Strafprozess, ein freundliches Gesicht geben, ein zuhörendes und aufnehmendes freundliches Gesicht. Was Maria Kleimann als ihre Aufgabe und ihren Ansatz definiert, ist das vorläufige Ende einer über 100-jährigen Entwicklung. Also gut, ein weiterer Ausflug in die Geschichte. Das historische Gedächtnis des Jugendgerichtsgesetzes, Lukas Pieplow, startet die nächste Etappe seiner Erzählung über die weitere Entwicklung nach 1923, also dem Jahr, in dem das Gesetz verabschiedet wurde. Und diese weitere Entwicklung bringt in der Zeit des Nationalsozialismus viele negative Veränderungen mit sich. Ab 1933 hat in der Akademie für deutsches Recht eine kleine Elite von sich dem Jugendstrafrecht berufenen Menschen getagt, die das neue nationalsozialistische Jugendstrafrecht konzipieren sollten. Und dann haben die beraten, was man tun muss. Und eins der wichtigsten Erkenntnisse war, wir können nicht gut zurechtkommen mit langen Jugendstrafen. Das Nazi-Regime braucht junge Männer. Die Schlussfolgerung? Die Zahl der Inhaftierten soll gesenkt werden. Und wie erreicht man das Ziel? Indem man die Strafen verkürzt und eine Maßnahme einführt, die im heutigen Jugendstrafrecht immer noch als ein Zuchtmittel existiert. Und es kam die perfide Idee auf, kurz, aber hart. Und das war die Geburtsstunde des Jugendarrestes, da war das konzipiert mit harten Tagen, Lichtentzug, Wasser und Brot zum Einstieg, damit die Schockerfahrung sozusagen das kompensieren sollte, was den freiheitsentziehenden Sanktionen an Länge fehlt. Das heißt, Abschaffung der Strafaussetzung zur Bewährung, Einführung der Schockstrafe Jugendarrest und die Absenkung, die Wiederabsenkung der Strafmündigkeitsgrenze, die im JGG 23 auf 14 Jahre angehoben worden war, jetzt wieder auf 12 Jahre. Und für Nichtdeutsche sollte sowieso Erwachsenenstrafrecht inklusive Todesstrafe und so weiter vollzogen werden können. Das heißt, das Jugendstrafrecht mit dem Gesetz 1943 hat das historische JGG von 23 auf den Kopf gestellt. Und dann, nach 45, wollten die Akteure, die da auch wieder in ihre Professorenstühle wollten, die gerne dann noch ihre Pension kassieren wollten, wollten natürlich im Geschäft bleiben und haben erklärt, wir haben damals das JGG weiterentwickelt. Und da in hohem Maße die Wissenschaftstradition ein Stück weit immer kleben bleibt an der Tradition der jeweiligen Väter und Mütter in der Professorengeneration, ist an dieser Stelle nie wirklich aufgeräumt worden. Dass nach der Nazizeit nie wirklich aufgeräumt wurde, das wird bei der Auseinandersetzung mit dem Jugendstrafrecht gerne an einem konkreten Beispiel klargemacht. Es geht dabei um den Begriff der schädlichen Neigung. Diesen brachten die Nationalsozialisten in das Jugendgerichtsgesetz ein und bis heute steht er dort. Wenn Erziehungsmaßregeln oder Zuchtmittel nicht mehr ausreichen, dann kann ein Richter oder eine Richterin eine Jugendstrafe verhängen. Oder anders ausgedrückt, Gefängnis. Doch dafür gibt es Voraussetzungen. Und eine davon kann sein, dass bei dem Jugendlichen während der Tat die sogenannten schädlichen Neigungen hervortreten. Der Bundesgerichtshof hat diesen Begriff 1992 als erhebliche Anlage- oder Erziehungsmängel definiert. Unter Expertinnen und Experten gibt es immer wieder Diskussionen rund um diesen Begriff und dass er heute noch genutzt wird. Es wurde eben nie richtig aufgeräumt, wie Lukas Piplow sagt. Und dennoch, bis heute ist der Kerngedanke des Jugendgerichtsgesetzes von 1923, nämlich der Erziehungsgedanke, geblieben. Und 2008 wurde er erstmals auch wörtlich in das Gesetz reingeschrieben. Paragraph 2 JGG Absatz 1. Die Anwendung des Jugendstrafrechts soll vor allem erneuten Straftaten eines Jugendlichen oder Heranwachsenden entgegenwirken. Um dieses Ziel zu erreichen, sind die Rechtsfolgen und unter Beachtung des elterlichen Erziehungsrechts auch das Verfahren vorrangig am Erziehungsgedanken auszurichten. Klingt eigentlich simpel. Alles läuft auf diesen einen Gedanken hinaus. Aber irgendwie wird genau dieser Begriff eben auch von jedem anders gefüllt. Vielleicht hilft es, wenn wir Maria Kleimann, die Jugendrichterin, und Lukas Piplow mal zusammenbringen und fachsimpeln lassen, was das eigentlich bedeuten soll. Was ist der Erziehungsgedanke? Wenn ich mir einbilden würde, dass in der halben Stunde, in der ich den Jugendlichen sehe, der jetzt schon 14 ist und schon 14 Jahre mehr oder minder misslungene Erziehung hinter sich hat, wenn ich mir einbilden würde, ich könnte den in einer halben Stunde erziehen, dann würde ich ja spinnen. Das ist nicht seriös. Der Erziehungsgedanke hat also sozusagen einen, wie soll ich sagen, einen Nimbus einer Begrifflichkeit, einer Bedeutung, die erst entschlüsselt werden muss und die nicht sich von vornherein als Pädagogik erschließt. Ich muss also etwas anderes in diesem Prozess tun. Ich muss die richtige Erziehung anleiern. Ich glaube, dass es ein historischer Zufall ist, dass es nicht Fürsorge heißt. Es hätte nach aller Tradition, die man aus der Zeit studieren kann, sehr nahe gelegen, von Fürsorge zu reden. Aber ich glaube, es war ein taktischer Kompromiss, dieses in vielen Anläufen gescheiterte Gesetz dann letztlich doch mal Realität werden zu lassen, indem man dann von Erziehungsgedanke als Leitprinzip geschrieben hat. Manchmal ist der Bruch gewollt. Aber Freiheitsentzug im Erziehungsstrafrecht ist ein ganz schwieriger und wunder Punkt, denn junge Menschen befinden sich gerade in einer Entwicklungsphase. Also die kriegen ja gerade raus, wer bin ich, was will ich vom Leben, was will das Leben von mir, wer will ich eigentlich sein, was sind meine Werte, was ist das, was mich ausmacht. Das versuchen die rauszukriegen. Wenn ich ihnen in dieser entscheidenden Entwicklungsphase die Freiheit entziehe, und die Möglichkeit, sich auszuprobieren in alle Richtungen. Wie soll ich denn eigentlich gewährleisten, dass die diese Entwicklungsleistung bringen können, dass die sich selbst entwickeln können? Mit den Instrumenten des Jugendstrafrechts können wir im Prinzip nicht erziehen. Und deshalb meine Deutung, Erziehung heißt behutsames verantwortlich machen. Das Erziehungsrecht ist Täterstrafrecht, nicht Tatstrafrecht. Es ist nicht so richtig doll wichtig, was für eine Tat jemand begangen hat, sondern was für ein Täter jemand ist und wie ich den auf welchem Weg erreichen kann. Wenn ich Erziehungsrecht ganz ernst nehme, dann darf ich jemand, der eine schlimme Straftat begangen hat, bei dem aber alles schon passiert ist, Eltern haben den bestraft, er hat den Schaden wieder gut gemacht, hat sich damit auseinandergesetzt, hat einen Kurs besucht und gesagt, so, ich habe es jetzt verstanden, es tut mir wirklich dolle leid. Eigentlich dürfte ich den gar nicht mehr groß bestrafen. Und wenn das gut läuft, dann tue ich das auch nicht. Und dann muss man sich schon auch die ordentliche Frage stellen, kann ich in Haft eigentlich jemanden ordentlich erziehen? Ist das eine richtige Erziehung? Und da gerate ich in flaches Wasser, weil das natürlich einer der ganz herben Kernpunkte ist, dass ich mich fragen muss, wie erzieherisch sinnvoll ist es eigentlich, jemanden in Haft zu sperren. Tarek steht kurz vor seiner Entlassung aus dem Gefängnis. Die Zeit sei schnell vergangen, sagt er. Er sei sich relativ sicher, dass er das draußen schaffe, dass er keine Straftaten mehr begeht, nicht mehr zuschlägt, nicht mehr einbricht, nicht mehr dealt. So 70% sicher, meint er. 30% fehlen, weil man ja nie wisse, was passiert. Aber er will es versuchen. Weil ich einfach keinen Bock mehr habe. Ich habe jetzt einen Neffe bekommen, hier im Knast. Das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, mein Neffe ist jetzt geboren, wo ich im Knast war. Ich will jetzt wenigstens die nächsten Jahre miterleben, wenn ich rauskomme. Und nicht, also der soll nicht 2 Jahre alt, 3 Jahre alt werden, wenn ich im Knast sitze. Und dann sieht er mich erstmal mit 4 oder 5 oder 6. Und dann sieht er mich 1-2 Jahre und dann gehe ich wieder in den Knast für ein paar Jahre. Jede Stunde ist durchgeplant. Das gilt nicht nur für den üblichen Haftalltag. Das gilt auch für die Rückkehr in die Freiheit. Tarek weiß, was ihn erwartet. Er hat es beim Mithäftling mitbekommen. Also ich werde hier wahrscheinlich um 6 Uhr aufgemacht. Dann muss ich ja meine Zelle putzen für den Neuankömmling, der da reinkommt. Dann einen Tag vorher mache ich hier den Rundgang. Also ich gehe zur Kammer einen Tag vorher, gebe meine Klamotten zum Großteil ab, die Anstaltsklamotten. Dann so gegen 7 Uhr, denke ich, 7:30 Uhr geht's los. Dann gehe ich vor auf die Kammer, hole meine Sachen ab, Klamotten von draußen, packe meinen Wasserkocher und alles ein. Und dann so gegen 8:30 Uhr bin ich hier draußen. Bevor das Gespräch endet, sagt Tarek noch, er wolle sich melden, wenn er draußen ist. Klar, es sei kein Problem, ihn dabei zu begleiten, wie er sich so schlägt, ob er gut zurück ins Leben findet. Ein paar Tage später wird sich die Gefängnistür hinter Tarek schließen. Vermutlich blickt er an diesem Tag die lange Sackgasse hinunter, die zu den hohen Mauern und den vergitterten Fenstern führt. Mit einem Unterschied. Dieses Mal blickt er nicht in die Sackgasse hinein, sondern auf die vielen Straßen, die da vor ihm liegen, nach rechts oder links führen. Und genau das ist der Punkt, an dem sich für ihn alles ändern könnte. Wenn alles gut liefe, wenn die Strafe, die Tarek abgesessen hat, ihren Zweck erfüllen würde, dann gäbe es bald etwas Neues in seinem Leben. Neue, andere Routinen. Dann stünde nicht mehr Dealen ab 12 und von Siedlung zu Siedlung ziehen auf seinem Tagesprogramm. Er würde herausfinden, aus dieser anderen Normalität, rein in ein, wie es so schön heißt, geregeltes Leben. Hätte, könnte, würde. Die Entlassung aus der Haft, ein einziger Konjunktiv. Tarek wird sich nicht mehr melden. Der Kontakt bricht ab. Vor Salomon auf dem Tisch steht ein frischer Kaffee mit Milchschaum und ein Donut. Viel wird er an diesem Tag nicht davon essen und trinken, als er seine Geschichte erzählt. Salomon, der seine schwarzen Haare nach hinten gebunden hat und ein blaues T-Shirt trägt, auf dem Dai Yang steht, hat die Angewohnheit, seine Hand auf das Herz zu legen, wenn er sich für etwas bedankt. Zum Beispiel als Heike Laie, die neben ihm sitzt, ihm den Kaffee reicht. Heike Laie ist Anti-Gewalt-Trainerin und kennt Salomon, seitdem er 14 Jahre alt war. 4 Jahre sind seitdem vergangen. Salomon ist mittlerweile 18 und will erzählen. Bevor er einmal kurz in den Donut beißt, bekreuzigt er sich. Salomon heißt nicht wirklich so. Er will nicht, dass man seinen richtigen Namen hier hört. Nicht, weil er sich schämen würde oder nicht zu seiner Geschichte steht, meint er, sondern weil er Sorge davor hat, dass andere ihn dafür verurteilen, was er getan hat. Dass sie nicht den neuen Salomon sehen, den, der er heute ist. Den Namen Salomon hat er sich selbst ausgesucht. Etwas Christliches würde doch vielleicht passen, sagte Heike Laie zu ihm. Und er fand die Idee gut. Die Religion gibt ihm Kraft. Salomon also. Ich bin quasi normal aufgewachsen, ne? Unter normalen Verhältnissen auch. Also meiner Familie ging es nie finanziell schlecht oder so, ne? Also ich bin normal zur Grundschule gegangen. Aber ich hatte ADHS. Ich war immer schon ein hibbeliges Kind, sage ich jetzt mal. Und ich habe Medikamente dagegen bekommen quasi, dass ich still sitzen konnte. Und ich habe immer schon gemerkt, ich bin anders. Irgendwas mit mir ist anders. Ich habe mich irgendwie nie dazugehörig gefühlt. Ja, bin einfach zum Gymnasium gegangen. Danach, nach der Grundschule meine ich, weil meine Noten waren in der Grundschule immer gut. Bin da aber schon echt durch mein Verhalten aufgeflogen. Also da wurde es dann langsam interessant. Rauchen, kiffen. Bei Salomon ist es wie bei eigentlich allen Lebensgeschichten. Will man wirklich verstehen, wie sich ein Leben entwickelt hat, wo die wichtigen Weichen liegen, wie Menschen wurden, was sie wurden, dann beginnt man am besten ganz vorne. Zu Hause habe er sich eigentlich immer wohlgefühlt, meint er. Seine Eltern sind ihm wichtig, das betont er immer wieder. Sie hätten nichts falsch gemacht. Auch das betont er immer wieder. Und doch, als er 11 oder 12 Jahre alt ist, so genau kann er das nicht mehr sagen, da gerät etwas ins Rutschen bei ihm. Man hatte immer die Wepper, ne? Und man wollte immer einmal Gras rauchen, ne? Und sind wir aber nicht drangekommen, ne? Weil wir halt noch kleine Jungs waren. Also keiner wollte uns irgendwie Gras verkaufen oder so. Und deshalb haben wir erst Zigaretten geklaut von den Eltern von einem Freund von mir, ne? Haben die dann geraucht. Und dann irgendwann, weiß ich noch, habe ich mit dem am Spielplatz quasi, mit einer Musikbox, haben wir uns unterhalten. und da drüber. Und dann kam ein Typ, der war so, denke ich mal jetzt, wenn ich zurückblicke, 17, 18. Und er meinte, wenn ihr sowas machen wollt, nimmt meine Nummer, schreibt mich an. Ne? Salomon will. Und er schreibt an die Nummer. Kurz darauf raucht er das erste Mal Gras. Also es hat mir all das gegeben, was ich dachte, es würde es mir geben. Nur das dann schnell geendet, weil ich nach Hause musste. Meine Mutter hat mich abgeholt und ne, kleiner Junge, knallrote Augen. Ich konnte nicht mehr richtig reden. Ne, also das ist dann schnell aufgeflogen auf jeden Fall. Zu Hause gibt es Stress, natürlich. Und was damals einfach an Salomon abprallt, das ordnet er heute, einige Jahre später, selbst ein. Geschrien, ne? Und auch ein bisschen hilflos natürlich. Also im ersten Moment war das so eher so eine aggressive Reaktion, aber ich glaube, als Elternteil weiß man nie, wie man reagieren soll, wenn das so ein kleines Kind macht. Salomon wird in dieser Zeit immer auffälliger. Er raucht nicht nur, sondern wird auch aggressiver, prügelt sich immer häufiger. Ich habe mich immer leicht provoziert gefühlt. Ich habe auch gerne mal provoziert, sage ich jetzt mal. Also ich habe gerne den ersten Stein selber geschmissen. Und wenn sich das dann Leute nicht gefallen lassen haben, da habe ich mich dann auch immer weiter reingesteigert und dann geprügelt quasi. Ne? Er lässt seine Medikamente, die er eigentlich nehmen muss, einfach aus, weil er sich mit ihnen nicht wohlfühlt. Wie ein Roboter sei er gewesen, so beschreibt er es. Und schließlich, als sein Leben immer mehr aus den Fugen gerät, fliegt er auch noch von der Schule. Also ich wurde verwiesen und dann bin ich auf die Realschule gegangen. Und ja, dann hat es dann richtig angefangen. Also dann habe ich gekifft und da war auch ein großer Freundeskreis, sage ich jetzt mal, falsche Freunde, ne? Und ja, die haben mich dann halt zu anderen Drogen noch verleitet, quasi Amphetamin kam da ins Spiel und mir wurde immer gesagt, willst du, die waren immer schon viel älter, ne? Also ich hatte immer schon ältere Freunde als ich, dann ab dem Zeitpunkt quasi. Und dann wurde mir immer gesagt, das ist krasser als kiffen, probier das mal. Und irgendwann bin ich dann schwach geworden, ne? Und dann habe ich das probiert. Und ja, das war echt, also ich kann mich nicht mehr so stark dran erinnern. Ich weiß auf jeden Fall, es hat unnormal gebrannt und es hat mich wie in eine andere Welt, als hätte mich so eine Hand in eine andere Welt gezogen. Ne? Salomon nimmt jetzt härtere Drogen. Das Geld dafür besorgt er sich auf seine Weise. Das habe ich von meinen Eltern bekommen. Irgendwann haben die aber gemerkt, dass ich das nur für sowas ausgebe und dann habe ich auch angefangen, von meinen Eltern zu klauen. Niemand hätte ihn stoppen können, meint er. Nicht seine Eltern, die sich gut um ihn gekümmert haben, wie er immer wieder betont, nicht das Jugendamt, nicht die Polizei. Auf gar keinen Fall. Gras, Amphetamine. Salomon ist ein Kind, doch diese Drogen sind jetzt ein Teil seines Lebens. Und dann, irgendwann, er erinnert sich noch an diesen einen Tag, meint sein Dealer zu ihm: Ja, ich habe MDMA da. Ecstasy. Du musst das einfach runterschlucken, es ist eine Tablette, nimm besser nur eine Viertel oder eine halbe. Und ich hatte mich aber dann an dem Tag sehr mit meinen Eltern gestritten, bin auch weggerannt von zu Hause quasi. Und ja, das war irgendwie so ein, ich war immer schon sehr stur und so ein bisschen unbelehrbar. Und dann habe ich also quasi eine ganze Tablette geschluckt, voll abgekackt auch. Und ja, dann ging das langsam mit meinem Kopf los. Salomon kotzt. Er hat Herzrasen. Er halluziniert. Da ist plötzlich dieser Verfolgungswahn. An ein geordnetes Leben, an normalen Schulalltag, Treffen mit Freunden und abends um 18 Uhr zu Hause sein, an sowas ist jetzt nicht mehr zu denken. Ich bin nicht zur Schule gegangen, um Drogen zu nehmen. Ich habe morgens vor der Schule Alkohol getrunken. Ich habe Joints vor der Schule geraucht. Ich bin in der Schule auf Toilette gegangen und habe quasi Pep konsumiert. Ne? Amphetamine. Ich habe MDMA in der Schule konsumiert, das ist den Lehrern dann natürlich auch aufgefallen, ne, weil mein Verhalten sehr komisch und auffällig war. Das ging dann auch nach Hause, dann wollten die mich von der Schule schmeißen und das dauerte dann auch nicht lange. Ich meine, das war so 8 Monate in diesem ganzen Drogenkonsum und dann hatte ich das erste Mal eine richtige Psychose quasi. Ich weiß noch, das hat richtig angefangen im Unterricht. Habe ich mit meinem Handy rumgespielt. Eine Lehrerin wollte mir das abnehmen und dann wollte ich das Handy zurücknehmen, bin voll ausgerastet. Und also das war wie im Wahn, das wurde mir eher nachher erzählt. Ich wollte aus dem Fenster springen. Ich habe gesagt, gib mir das Handy oder spring mich um oder spring euch alle um. Und ja, also sowas. Salomon hat in dieser Zeit zunehmend Suizidgedanken. Schließlich wird er in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Er ist eine Weile lang weg aus seinem Umfeld, weg von seinen Freunden. Aber besser wird es in der Klinik auch nicht. Ich bin aus der Klinik geflogen, weil ich mich nicht an die Regeln gehalten habe. Also ich habe Möbel da beschädigt und auch draußen am Gelände Sachen. Aber irgendwann hat sich das so ausgeschlichen. Was er mit ausgeschlichen meint, Salomon nimmt weniger Drogen, viel weniger. Er macht mehr Sport, er geht zum Boxen. Und eigentlich wäre das hier der Punkt, an dem sich Salomons Leben zum Positiven wenden könnte. Eigentlich. Denn an die Stelle des massiven Drogenkonsums tritt jetzt etwas anderes. Man ist älter geworden und hatte, sag ich jetzt mal, mehr Freiheiten. Das Umfeld wurde einfach größer. Freunde aus verschiedenen Stadtteilen. Und dann waren nicht mehr die Drogen das Problem, sondern eher so Gewalttaten, schwere Körperverletzungen. Was auch immer bei uns eine Sache war, war Abziehen. Also wir haben quasi Leute ausgeraubt. Oder was wir auch gemacht haben, einfach Diebstahl. Ja, so. Bei Salomon ist es eigentlich wie bei allen Lebensgeschichten. Man fängt vorne an zu erzählen, man begreift, wie sich Geschichten und Leben entwickeln. Und plötzlich, wenn man ganz genau hinsieht, dann versteht man, was dort geschehen ist. Salomon ist jetzt ein Intensivtäter. Salomon ist derjenige, dem man nachts im Dunkeln lieber nicht begegnen will. Er ist derjenige, bei dem dieser Gedanke damals tatsächlich nicht unbegründet ist. Jugendlichen Intensivtätern gibt es viel Forschung. Was mittlerweile relativ klar ist, etwa 6-10% aller tatverdächtigen Jugendlichen sind für bis zu 50% der von dieser Altersgruppe begangenen Straftaten verantwortlich. Wir nennen sie Intensivtäter. Sie tauchen nicht nur einmal oder zweimal bei der Polizei auf und werden dann nie wieder kriminell, sondern begehen immer wieder Straftaten. Sie schlagen zu, sie rauben aus, sie brechen ein. Also es gibt zwei Gruppen von Mandanten. Ja, die ganz große Gruppe sind die, die haben so eine Phase, wo sie Delikte begehen im jugendlichen Alter. Ja, und das wächst sich bei den allermeisten Mandanten, wächst sich das fast von selbst wieder aus. Ja, dann sind so unterstützende Maßnahmen eine gute Sache, aber irgendwann hört das mehr oder weniger von selbst wieder auf. Und dann gibt es die viel, viel kleinere Gruppe von mehrfach auffälligen Jugendlichen, wo sich das eben nicht so von ganz alleine gibt. Thoralf Nöding ist Strafverteidiger. An einem Tag im Herbst 2023 sitzt er an einem schwarzen Besprechungstisch in einem Raum mit hohen Decken in seiner Kanzlei in Berlin. An den Wänden hängen gerahmte Poster, Werbeplakate für den Deutschen Strafverteidigertag 2010, 2011 oder auch 2012. Auf einem von ihnen ist eine Gefängniszelle zu sehen. Gitter vor den Fenstern, ein Bett, neben das ein Preis geschrieben ist. 129 Euro steht da. Und darunter? Wohnst du noch oder sitzt du schon? Wer nach einem Verteidiger sucht, der sich mit Jugendstrafrecht hervorragend auskennt, wird bei Thoralf Nöding fündig. Er ist Autor eines Fachbuches mit dem Titel Verteidigung in Jugendstrafsachen. Es sind aber nicht nur die großen Fälle, mit denen er sich beschäftigt. Thoralf Nöding kennt die gesamte Palette an Jugendlichen und die Straftaten, die sie begehen. Das geht beim kleinen Ladendiebstahl los, über Mandanten, die irgendwie leicht angetrunken einen Tannenbaum von der Brücke in die Bahngleise werfen und dann ein Verfahren bekommen. Aber es gibt auch die jugendlichen Mandanten, die mit Raubstraftaten, Abziehdelikte, Überfälle in Erscheinung treten. Wenn man ihn fragt, wie er seine Aufgabe als Verteidiger in Jugendstrafsachen definiert, dann denkt er nicht lange nach. Für ihn ist die Antwort klar. Wie im Erwachsenenstrafrecht bin ich Interessensvertreter des Mandanten. Das heißt, mein Ziel ist es, ein sozusagen für den Mandanten gutes, optimales Ergebnis zu erreichen. Also ihn im Prinzip möglichst weitgehend von Strafe zu verschonen. Oder, um es noch klarer zu machen, hier geht es darum, möglichst günstig aus der Sache rauszukommen. Das Jugendstrafrecht wird ja sozusagen beherrscht vom sogenannten Erziehungsgedanken. Und die Frage, die auch immer wieder an Strafverteidiger gestellt wurde, da gab es in den 70er Jahren mal eine große Kontroverse, ist, ob wir sozusagen miterziehen müssen. Also ob die Aufgabe des Strafverteidigers auch die der Erziehung des Jugendlichen ist. Und da ist die Antwort nein, ist es nicht. Manchmal sind für Jugendliche wie Salomon oder auch Tarek ihre Verteidiger und Verteidigerinnen die einzigen Personen, die sich am Ende wirklich noch für sie einsetzen. Die sich die Fälle ansehen, die zuhören. Die wissen, da sitzt nicht einfach nur ein junger Mensch vor ihnen, der Mist gebaut hat, sondern da sitzt ein Mensch mit einer Geschichte. Und diese Geschichte ist wichtig, wenn es darum geht, wie man die Salomons und Tareks richtig verteidigt. Also Jugendliche, zumindest meine Erfahrung, sind oft ein bisschen schüchtern auch, zurückhaltend und haben jetzt auch kein wahnsinnig großes Interesse dran, Lebenshintergründe oder Lebensläufe zu erzählen, die vielleicht für sie nicht so wahnsinnig vorteilhaft klingen. Da muss man als Verteidiger dann versuchen, so ein bisschen Hemmschwellen abzubauen, weil gerade die Ursachen der Kriminalität, die oft einfach traurige Entwicklungsgeschichten sind, das sind, was später auch die Sanktions- oder die Interventionsauswahl bestimmt. Das heißt, da muss man versuchen, ranzukommen. So zu meinen ersten Anzeigen gehört, dass ich mich gekloppt habe und so einem Jungen Pfefferspray ins Gesicht gesprüht habe und dann auch mit einem Messer vor dem rumgefuchtelt habe. Also ich habe nicht zugestochen, aber ich meinte halt, passiert das nochmal so und so. Also ich habe ihm gedroht, das war so einer meiner ersten Anzeigen und boah. Fälle wie die von Salomon kennt Thoralf Nöding gut. Es ist ihm wichtig zu unterscheiden zwischen denen, die er nur einmal sieht und denen, die vielleicht häufiger kommen. Immer wieder. Sie müssen sich vorstellen, ungefähr die Hälfte aller Jugendstrafverfahren wird eingestellt. Also da gibt es nicht mal eine Gerichtsverhandlung. Da gibt es entweder, das bleibt folgenlos, oder es gibt eine niedrigschwellige ambulante Sanktionierung, die nicht mal im Urteil ausgesprochen wird, sondern im Weg der sogenannten Diversion. Und das funktioniert. Das funktioniert deshalb, weil Jugendkriminalität eben, die ist vorübergehend, die wächst sich von alleine aus und die ist im Regelfall auch niedrigschwellig. Also die großen, schweren Straftaten kommen in dem Bereich eben seltener vor. Sie kommen seltener vor, aber sie kommen eben vor. Und das bedeutet letztlich auch, die Jugendlichen müssen sich irgendwann eben doch vor einem Richter oder einer Richterin verantworten. Salomon weiß noch, wie das war, als er zum ersten Mal eine Verhandlung hatte. Also auf jeden Fall aufgeregt. Mein Vater war auch dabei, ne? Dementsprechend noch mehr in Druck, wenn ich jetzt vorm Richter bin und er liest die Tat vor. Was wird mein Vater da mit mir machen? Was kommt erstmal zu Hause auf mich zu? Ich erlebe bestimmt mein blaues Wunder. Und dann, was kriege ich für eine Strafe? Was weiß der Richter alles, was ich überhaupt nicht weiß? Wie rede ich mich da raus? Ne? Also die Gedanken, schon wenn man ins Auto steigt auf dem Weg zu Gericht, die spielen sich so im Kopf ab, so Szenarien, und die werden immer stärker, immer stärker. Also ich mache es so, dass ich den Ablauf erkläre. Ich erkläre die Rolle der einzelnen Beteiligten. Wer ist der Richter? Was sind Schöffen? Was ist deren Aufgabe? Was ist der Staatsanwalt? Wie reagiert er? Wie agiert er wahrscheinlich im Prozess? Und ich erkläre vor allen Dingen, dass es, wie auch im Erwachsenenstrafprozess, in erster Linie erstmal darum geht, festzustellen, ob er sich strafbar gemacht hat. Wer Jugendliche verteidigt, der trifft auf Menschen in Ausnahmesituationen. Die Verteidiger und Verteidigerinnen müssen viel mehr im Blick haben. Die Lebensgeschichte, die Straftaten, die Aufregung des Angeklagten oder auch die Eltern des Angeklagten. Es gibt Eltern, die tauchen ja auf, kommen mit einem kleinen Ladendiebstahl und sagen, Herr Nöding, mir wäre es am liebsten, der geht jetzt mal richtig 4 Wochen Arrest, der braucht mal einen richtigen Denkzettel. Ja, also das ist so ein überbordendes Strafinteresse der Eltern, das gibt es durchaus. Es gibt auch die anderen Eltern, die können sich überhaupt nicht vorstellen, dass der Jugendliche irgendwas falsch gemacht hat. Ja, da sagt dann hier, dem wird vorgeworfen, so ein Abziehdelikt. Das kann mir überhaupt nicht vorstellen, mein Sohn macht sowas nicht. Das gibt's auch. Dann gibt's aber natürlich die große Mittelschicht der normalen Eltern, die sozusagen erschrocken sind über das, was ihrem Sohn oder ihrer Tochter vorgeworfen wird. Und dann gleichzeitig versuchen natürlich Unheil staatliches Unheil von ihm abzuwenden, aber natürlich gleichzeitig auch den Erziehungsgedanken sehen, ja, und natürlich wollen, dass sie sowas nicht mehr machen. Und es gibt die desinteressierten Eltern, das sind die, die man nie sieht. Das gibt es auch. Ja, 16-Jährige, die hier alleine ankommen und wo ich bis zum Schluss des Prozesses nie irgendeinen Elternteil gesehen habe, einfach weil die Eltern kein Interesse haben. Die Lebenssituation seiner Mandanten, das Verhältnis zu den Eltern, die Schwere der Straftaten. Wie reagiert die Staatsanwaltschaft, wie der Richter oder die Richterin? Ist der Mandant vorbereitet auf den Prozess? Diese Fragen sind für die Anwälte und Anwältinnen wichtig. Und in dieser Situation sieht Thoralf Nöding seine Aufgabe nicht darin zu erziehen. Kurz und knapp, er will einfach das beste Ergebnis für den Jugendlichen rausholen. Wenn es irgendwie geht, dann sollen sie nicht weggesperrt werden. Stationäre Unterbringung heißt auch immer Herausnahme aus dem Lebensumfeld, das einen eigentlich prägen soll. Ja, und wenn man halt 2 Jahre nicht von Familie und Freundeskreis geprägt wird, sondern von Mitinsassen, ist das meistens nichts Gutes. Also ich habe selten Mandanten gehabt, die auch Jahre später und reflektieren, darüber nachdenken, sagen, das war eine gute Sache da in der Jugendstrafanstalt. Aber genau auf solche Situationen läuft es bei Salomon damals hinaus. Als Jugendlicher begeht er nun immer mehr Straftaten. Immer wieder wird er von der Polizei aufgegriffen. Sie kennen ihn schon. Ja, das war halt immer so, die sind gegen mich, ne? Also ich wusste, dass natürlich, vor allen Dingen, wo ich noch jung war, war das noch nicht so krass, ne? Da hatte ich irgendwie das Gefühl, dass sie so ein bisschen Mitleid für mich haben und mir helfen wollen. Aber wo das so langsam anfing, so 15, 16, sowas, da war das so ein, wir sind gegen dich. Und immer, wenn ich so vom Polizist war und eine Aussage vor mir haben wollte, dann war das so ein, ich weiß, der will mich hochnehmen. Der tut alles dafür, dass ich eine Strafe bekomme. Ne? Im Laufe der Jahre habe er etwa 20 Vorladungen der Polizei als Beschuldigter gesammelt, erzählt Salomon. Ich habe halt einfach gesehen, dass ich nach Hause gehe und meine Mutter mir nicht mehr ins Gesicht guckt, dass immer, wenn ich rausgehe, dass meine Mutter so verzweifelt ist, die weiß gar nicht, was sie sagen soll. Und sie macht sich auch mittlerweile auch Sorgen um andere. Ne, wenn ich rausgegangen bin, hat sie auch immer gesagt, lass die anderen in Ruhe. Ne? 3-mal kommt es zu einer Gerichtsverhandlung gegen ihn. Die erste schwere Körperverletzung, dann eine mit schwere Körperverletzung, Diebstahl, Raub. Und da bin ich noch stoned auf dem E-Roller rumgefahren, wurde erwischt und das wurde einfach mit in die Verhandlung genommen. Da hatte ich das große Glück, dass meine Zeugen nicht erschienen sind, also quasi die Opfer, die sind alle nicht erschienen. Und dementsprechend ist das gut für mich ausgegangen, hat mir auch einen guten Anwalt besorgt und ich glaube nochmal Raub, ja. Viel hat sich in den Jahren bei ihm angesammelt. Manchmal muss er nachdenken, wie er von den Dingen erzählen soll. Da sitzt dieser 18-jährige junge Mann und versucht in Worte zu fassen, was er getan hat. Wie er abgerutscht ist. Wie es nur noch Kriminalität, Gewalt und Frust gab. Ein Leben mit wenig Perspektiven, ohne eine Ahnung, wie es eigentlich weitergehen soll. Doch dann ändert sich alles. Salomon begeht seine letzte Straftat, die gleichzeitig auch seine schwerste ist. Meine schwerste Straftat. Er atmet einmal tief durch. Sortiert sich. Dann fängt er an zu erzählen. Also das fing so an. Ich war mit Freunden draußen trinken. Und wir haben noch mehrere Jungs kennengelernt. Ich habe meine Freunde verloren, total besoffen. Eine Gruppe Jugendliche kam zu mir und haben quasi versucht, dasselbe mit mir zu machen, was ich zu der Zeit mit Leuten gemacht habe. Zeig mal deine Taschen. Weil ich war ein Joint am Rauchen und die, hast du Gras dabei, gib uns das Gras. Ich mir das nicht gefallen lassen, einen von dem weggeschubst, bin aber natürlich gerannt, weil ich war mega besoffen, 20 Leute oder so. Wurde nicht abgezogen, aber wurde ordentlich vermöbelt. Ne? Hatte dann natürlich einen Frust in meinem Kopf, hab meine Jungs wieder getroffen, hab gesagt, Jungs, wir suchen die jetzt, wir hören nicht auf, bis wir die gefunden haben. Haben die aber nicht mehr gefunden, also Freunde von mir bewaffnet, Fahrradschlösser um die Hände gewickelt quasi, als Schlagwaffe, manche Messer dabei, manche Schlagstöcke, manche einfach leere Bierflaschen, haben die aber nicht gefunden. Und dann haben wir so Jungs gefunden, die meinten, braucht ihr Gras, wir haben richtig gutes Gras. Da haben wir schon unsere Chance quasi gesehen. Ne? Da dachten wir, bevor wir quasi leer ausgehen, ne, lassen wir lieber an denen unser Frust raus. meinten die, ja, kommt mit zum Auto. Wir sind mit denen zum Auto gegangen. Und die haben halt gemerkt, dass wir immer lauter wurden. Wo ist das Gras? Wir wollen das jetzt sehen. Lass uns doch mal riechen. Lass uns das doch mal anfassen. Und die meinten, Jungs, wir haben kein Gras. Bitte geht. Und dann haben wir gesagt, ihr geht hier nicht weg. Ihr fahrt hier nicht weg, bevor wir das ganze Gras anschauen. Sind die ins Auto gegangen. Haben so getan, als ob die das suchen. Das ging mir alles zu lange, ne? Und dann habe ich den ersten Mal aus dem Auto rausgezogen und quasi vermöbelt, ne? Also mit der Faust zugeschlagen, den zweiten, den dritten. Und dann habe ich auch nur meine Freunde, die so quasi daneben standen, schreien hören, Bierflaschen geflogen, der erste eine Flasche auf den Kopf, der zweite eine Flasche, der erste bewusstlos auf dem Boden. Auf ihn wurde eingetreten, auch von mir, ne? Und dann haben uns halt Beamte die ganze Zeit dabei beobachtet, sind zu uns gerannt, haben keinen bekommen außer mich. Auf jeden Fall hat der Richter mir nur gesagt, machst du noch einmal was und du sitzt noch einmal bei mir. Und das hat er mir schon bei der zweiten gesagt. Und ich wusste aber, diesmal meinte das ernst, bist du drin, bist du im Loch quasi. Ne? Nach dieser Straftat ist Ende. Salomon hängt seine kriminelle Karriere an den Nagel. Er ist kein Intensivtäter mehr. Er ist gar kein Täter mehr. Ich hatte nicht Angst, im Gefängnis zu sein. Davor hatte ich nicht Angst. Aber ich hatte Angst vor den Tränen meiner Mutter quasi. Also, dass ich meine Mutter enttäusche, weil meine Mutter wäre komplett kaputt gegangen und mein Vater auch, wenn ich hätte 1, 2, 3 Jahre ins Gefängnis gemusst. Und auch einfach diese verschwendete Zeit. Ja, wenn ich dann rauskomme irgendwie mit, keine Ahnung, 20 und gerade den Lebensstand eines 16-Jährigen habe und andere vielleicht schon eine eigene Wohnung, eine Freundin, eine Ausbildung und ich muss von null anfangen, ne? Das war immer diese Hemmung. Was bei Salomon hinzukommt, er ist in seinen Jahren als Intensivtäter Teilnehmer im Projekt Kurve kriegen, einer Initiative des Innenministeriums NRW. Der Kern der Initiative ist einfach erklärt. Die Polizei arbeitet im Austausch mit pädagogischen Fachkräften daran, dass potenzielle Intensivtäter den Weg in ein Leben ohne Kriminalität einschlagen. Neben dem Austausch unterschiedlichster Akteure, also Polizei, Sozialarbeitern, den Jugendämtern, Angehörigen, sollen den Jugendlichen ganz spezielle Angebote gemacht werden. So lernen sich damals auch Heike Laie, die Antigewalttrainerin, die an diesem Tag neben ihm sitzt, und Salomon kennen. Damit die Jugendlichen Vertrauen fassen können, gibt es bei dem Austausch von Informationen im Projekt Kurve kriegen klare Regeln. Der Austausch mit der Polizei ist ganz klar geregelt, nämlich wir kriegen Infos von der Polizei, ne, wenn neue Anzeigen reingekommen sind und genau die Vorgangsauskünfte auch, um die, ne, mit den Jugendlichen zu besprechen. Wir geben aber keine Infos an die Polizei weiter, weil die Polizei einen Strafverfolgungszwang hat. Und wir ja eine Schweigepflicht haben und ja die Jugendlichen unterstützen möchten. Kritikerinnen und Kritiker der Initiative Kurve kriegen haben häufiger die Sorge geäußert, dass die Polizei nun die Aufgabe von Sozialpädagogen übernehmen könnte, dass eine Vermischung von Rollen stattfinde. Kurve kriegen betont an dieser Stelle gerne, dass jeder in seiner Rolle bleibt. Seit September 2023 wird das Projekt nicht nur in Deutschland, sondern auch in Schweden umgesetzt. Und zumindest für Salomon lässt sich sagen, er glaubt, dass er ohne die Unterstützung, die er im Rahmen von Kurve kriegen erfahren hat, heute noch kriminell wäre. Salomon ist mittlerweile 18 Jahre alt. Er macht eine Ausbildung zum Elektriker, ist im zweiten Lehrjahr. Wenn er da so sitzt und nach seiner Geschichte in den Donut beißt, der viel zu lange unangetastet vor ihm lag, dann wirkt er zufrieden. Es ist noch nicht allzu lange her, dass sein Leben völlig anders aussah. Zwischen ihm und dem Salomon von früher ist zeitlich nicht allzu viel Distanz. Und doch, er blickt mittlerweile zurück. Er versucht, auch für sich einzuordnen, wie das alles passieren konnte. Das ist einfach, es gibt Menschen, die werden durch Verhältnisse depressiv. Es gibt Menschen, die werden durch Verhältnisse aggressiv. Es gibt auch einfach Menschen, die werden durch Verhältnisse kriminell. Ne? Ob es jetzt Armut ist. Oder wie es bei mir war, also ich hatte Gott sei Dank nie Geldprobleme, aber einfach dieses Gefühl, was es einem gibt, ne? Dieses, was man sonst nicht hat. Ja. Niemand hätte ihn damals aufhalten können, sagt er. Aber warum eigentlich? Was ist das für ein Gefühl? Was genau hat ihn zu dem gemacht, der er war? Im Endeffekt ist man es immer selbst. Ne? Man hat immer die Wahl, Nein zu sagen. Nur das Problem ist, ich glaube einfach, ich rede da jetzt für viele, wenn man schwach wird, weil man da und da Probleme hat, zu Hause, in der Schule und so, dann gibt einem quasi diese Gruppe, dieses Ganze, die nehmen da Drogen neben mir, das gibt einem einfach die Hand. Mhm. Ne? Und vielleicht in diesem Moment nimmt man dann einfach diese Hand an. Ja. Heute ist Salomon nicht mehr kriminell. Er musste nicht ins Gefängnis. Vermutlich lag das auch an dem Richter, vor dem er saß. Und es könnte sein, dass es für Salomon ganz anders gelaufen wäre, wäre seine kriminelle Karriere erst später gestartet. Denn jetzt, im Jahr 2023, rückt ein Fall in den Fokus, der vieles verändern könnte. Ein Fall, der dafür sorgen könnte, dass es in Zukunft viel mehr Jugendstrafen gibt. Wir gehen in das Jahr 2017. Um genau zu sein, zum 7. Juli 2017. In Hamburg herrscht an diesem Tag Ausnahmezustand. Helikopter fliegen über die Stadt, Kolonnen an Polizeiwagen fahren durch die Straßen, Fernsehteams bauen Kameras auf. Deutschland hat in diesem Jahr den Vorsitz der G20 inne, also der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer, und lädt zum Gipfel in Hamburg. Der Gipfel ist geprägt von großen Gesten. Donald Trump und Wladimir Putin treffen erstmals aufeinander. Das Philharmonische Staatsorchester Hamburg wird an diesem Tag Beethovens 9. Symphonie für die Staats- und Regierungschefs spielen. Und Bundeskanzlerin Angela Merkel und der damalige erste Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz sind froh darüber, dass sie es geschafft haben, den Gipfel in die Stadt zu holen. Doch die Nachrichten, die in den folgenden Tagen über die Fernsehsender und durch die Radioprogramme laufen, sind nicht von staatstragenden Reden und wichtigen politischen Debatten geprägt, sondern von Chaos, Protest und Gewalt. Olaf Scholz, der Bürgermeister, der sieht sich seit dem Wochenende auf einmal mit Rücktrittsforderungen konfrontiert. Fest steht, das, was in seiner Stadt passiert ist, das hat es so noch nicht gegeben. Selbst in Hamburg, seit Jahrzehnten ja Zentrum linker Aktivisten. Wir haben den größten Polizeieinsatz in der Nachkriegsgeschichte Hamburgs hier durchgeführt. Da kann man nur hoffen, dass wir dadurch, dass wir diesmal anders als früher viele festgenommen haben, es schaffen werden, dass dann auch hohe Strafen folgen und da harte Verurteilungen rauskommen. Kanzlerin Merkel sprach von entfesselter Gewalt und ungehemmter Brutalität, die sie aufs Schärfste verurteilen. SPD-Chef Schulz forderte, die Verantwortlichen mit der ganzen Härte des Rechtsstaates zu verfolgen und zu bestrafen. Ich bin entschieden dagegen, dass eine kleine, aber brutale Gruppe von Gewalttätern darüber bestimmt, ob solche Treffen stattfinden und wo sie stattfinden können. Das dürfen wir uns als Bürgergesellschaft nicht gefallen lassen. Am 7. Juli 2017, dem Tag, an dem der G20-Gipfel startet, kommt es in Hamburg zu massiven Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Gegnern des G20-Gipfels. Mehrere hundert schwarz vermummte Menschen ziehen am Morgen durch die Straßen. Darüber, was in diesen Stunden passiert, wird das Land später noch lange sprechen. Auch noch 6 Jahre später, als im Herbst 2023 ein Mann an einem großen Schreibtisch in Hamburg sitzt, auf dem kein einziges Blatt Papier liegt. Wer auch immer ein Faible für aufgeräumte Schreibtische hat, sollte vermutlich dem Anwalt Ralf Ritter einen Besuch abstatten, der hier im 3. Stockwerk eines großen Gebäudekomplexes sein Büro hat. Ralf Ritter dreht, während er spricht, einen Stift zwischen den Fingern hin und her, so als helfe ihm das bei der Konzentration darauf, über die Vorfälle im Juli 2017 möglichst genau zu berichten. Ralf Ritter ist Strafverteidiger und er hat sich lange überlegt, ob er hier über den Fall sprechen soll. Eigentlich sucht er nicht das Licht der Öffentlichkeit. Tatsächlich hat er vorher noch nie ein Interview zu einem seiner Fälle gegeben. Doch nach einigem Hin und Her und vor allem nachdem er mit dem Mann, um den es jetzt gehen soll, intensiv gesprochen hat, hat er zugesagt. Denn der Fall, der Ralf Ritter seit einigen Jahren beschäftigt, könnte das Jugendstrafrecht grundlegend verändern. Aber ganz von vorne. Hin zum 7. Juli 2017 in Hamburg. Zu diesen Protestveranstaltungen reisten viele tausend Menschen aus dem ganzen Bundesgebiet nach Hamburg. Unter anderem eben auch unser Mandant. 16 Jahre alt, mit einer ganz tadellosen Biografie, eine tadellose Schullaufbahn, beste Abiturnoten gerade erzielt, hatte ein Stipendium in Aussicht für einen Auslandsaufenthalt, hatte sich sozial engagiert in der Schule, in der Nachhilfe, in der Flüchtlingshilfe, im Sportverein. Also beeindruckend, ja, wirklich beeindruckend. Den Mandanten, von dem Ralf Ritter hier spricht, nennen wir Fabian. Das ist nicht sein richtiger Name, doch er soll unerkannt bleiben. Fabian fährt damals mit 3 Freunden nach Hamburg. Auch sie wollen gegen den G20-Gipfel demonstrieren. Die Freunde bleiben an diesem Tag zusammen. Und zunächst passiert auch nicht viel. Alles friedlich, aber, und das war dann der Fehler, er nahm eben auch teil an einem Aufmarsch. Das fand an einem frühen Morgen statt. Und da trafen sich ungefähr 200 Menschen, die alle einheitlich dunkel gekleidet waren und auch vermummt waren. Und zogen eben durch die Elbchaussee am Altonaer Rathaus vorbei, dann noch in eine Fußgängerzone. Und das Ganze machte einen, durch diese einheitliche Kleidung, einen bedrohlichen Eindruck. Und es blieb auch nicht dabei, sondern es wurden dann aus dem Aufzug heraus nicht nur Scheiben von Geschäften und Behörden eingeschmissen, sondern es wurde auch ein Bus des öffentlichen Nahverkehrs, in dem Fahrgäste saßen, beschädigt. Es wurden zahlreiche private Autos angezündet. Am Ende waren es 15 Autos, die in Brand gesetzt wurden und ausbrannten. Es wurde auch in eine Privatwohnung ein Stein geworfen, sodass das Ganze am Ende eben sehr bedrückende Bilder produzierte und also in der Stadt erheblichen Ärger produzierte. Fabian und seine Freunde laufen an diesem Tag ganz vorne im Aufzug. Auch sie sind schwarz gekleidet und vermummt. Aber davon, was hinten in dem Aufmarsch passiert, dass die ersten Autos brennen, dass ein Bus attackiert wird, bekommen sie zunächst nichts mit. Und irgendwann später bekam sie dann mit, dass Autos angezündet wurde. Ein paar hundert Meter laufen sie noch mit. Doch dann beschließen Fabian und seine Freunde, dass sie den Aufmarsch verlassen, bevor er tatsächlich endet. Sie entfernten sich dann mittendrin von diesem Aufzug, weil ihnen das Ganze zu viel wurde. Aber eben in der Zeit, in der sie mitliefen, wurden noch 4 Autos angezündet. Fabian kann identifiziert werden. Und schließlich erhebt das Landgericht Hamburg Anklage gegen ihn. Plötzlich ist der Beschuldigte in einem Jugendstrafverfahren. Nach dieser langen Hauptverhandlung hat dann das Landgericht sie verurteilt. Und zwar wegen schweren Landfriedensbruchs, weil sie mitgelaufen sind, vermummt, schwarz gekleidet in diesem Aufzug. Und auch wegen Beihilfe zur Brandstiftung, nämlich wegen dieser 4 Fahrzeuge, die, nachdem sie es gemerkt haben, dann angezündet wurde. Und die Begründung war eben, dass sie allein durch das Mitlaufen eben psychische Beihilfe den Brandstiftern geleistet haben, weil man durch das Mitlaufen diesen Brandstiftern einen Rückzugsraum gegeben hat und durch das Äußere eben auch schwarz mitlaufen eben eine Unterstützung signalisiert hat. Wichtig ist, ganz zentral ist, die 4 haben eigenhändig nichts gemacht. Sie sind lediglich mitgelaufen. Selber haben sie nichts gemacht. Also kein Stein geworfen, keine Sache beschädigt, kein Auto angezündet, waren nicht an diesem Angriff auf den Bus beteiligt. Sie liefen vorne hinter dem Transparent, was vorne vorweggetragen wurde, liefen sie mit. Das Landgericht verurteilt Fabian schließlich dazu, Arbeitsstunden zu leisten. Die Staatsanwaltschaft ist mit dem Urteil nicht zufrieden. Sie hatte gefordert, dass Fabian zu 2 Jahren und 6 Monaten Haft verurteilt wird. Doch das Landgericht sieht es damals eben anders. Der Hintergrund war, dass das Landgericht gesagt hat, ja, das sind ganz erhebliche Straftaten, auch unter Berücksichtigung dessen, dass man nur mitgelaufen ist. Aber durch die Umstände ist das Gewicht eben doch hoch und insbesondere eben auch dadurch, dass man eine gewisse Zeit gebraucht hat, um sich zu entscheiden, jetzt gehe ich weg. Das macht das Ganze eben, muss berücksichtigt werden und deswegen ist das Ganze eben ganz erheblich. Aber, und jetzt kommt die Besonderheit des Jugendstrafrechts in den Blick, aber die Frage ist, wie muss darauf reagiert werden? Und da steht an erster Stelle der Erziehungsgedanke. Und Jugendstrafe, so wie die Staatsanwaltschaft es gefordert hat, kann man nur verhängen unter 2 Voraussetzungen. Okay, jetzt wird es etwas kompliziert. Aber der Punkt ist wichtig. Unter dem Wort Jugendstrafe versteht man in diesem Zusammenhang ganz explizit Gefängnis. Und wie Ralf Ritter es schon sagt, diese Möglichkeit, also junge Menschen zu einer Haftstrafe zu verurteilen, Die gibt es nur, wenn eben eine von zwei möglichen Voraussetzungen vorliegt. Im Jugendgerichtsgesetz, um ganz genau zu sein, im § 17 JGG Absatz 2, klingt das so. Der Richter verhängt Jugendstrafe, wenn wegen der schädlichen Neigungen des Jugendlichen, die in der Tat hervorgetreten sind, Erziehungsmaßregeln oder Zuchtmittel zur Erziehung nicht ausreichen oder wenn wegen der Schwere der Schuld Strafe erforderlich ist. Das, was hier nach absolutem Juradeutsch klingt, muss man verstehen, um begreifen zu können, warum der Fall von Fabian große Wellen in der Fachwelt schlägt. Und warum ausgerechnet dieser Fall dazu führen könnte, dass in Zukunft deutlich mehr Jugendliche und Heranwachsende ins Gefängnis kommen könnten. Oft fällt es Juristinnen und Juristen schwer, Gesetzestexte in einfache Worte zu fassen. Bei Ralf Ritter ist das zum Glück anders. Also, was bedeutet der § 17 JGG Absatz 2 denn nun genau? Unter welchen Voraussetzungen können Jugendliche ins Gefängnis kommen? Die eine Voraussetzung heißt im Gesetz schädliche Neigung. Das ist ein ganz problematischer Begriff, den wir schon kennen. Der stammt noch aus der Zeit des Faschismus. Heute wird er so verstanden, dass man damit meint, erhebliche Entwicklungsdefizite. Also ein Jugendlicher, der schon mit einer Vielzahl von Straftaten aufgefallen ist, bei dem wird man dann bei der letzten Straftat dann sagen, so jetzt haben wir schon viel erlebt und die ganzen Maßnahmen, die bisher ergriffen worden sind, reichen nicht. Jetzt ist deutlich, es gibt erhebliche Erziehungsdefizite. Deswegen muss jetzt mit einer Jugendstrafe reagiert werden, bei der dann in einem längeren Zeitraum erzieherisch auf ihn eingewirkt werden kann. So ist der Gedanke. Diese Voraussetzung, die kommt bei Fabian nicht in Frage. Das sieht Ralf Ritter damals so, das sieht auch die Staatsanwaltschaft so und das Gericht eben auch. Seine Leistung in der Schule, der familiäre Hintergrund, sein soziales Engagement, keine Vorstrafen und auch keine weiteren Vorfälle nach dem G20-Gipfel in Hamburg. Alle sind sich einig, keine schädlichen Neigungen. Und deshalb kann es auch keine Gefängnisstrafe mit dieser Begründung geben. Aber es gibt eben noch die zweite Möglichkeit. Eine Gefängnisstrafe wegen Schwere der Schuld. Und auch die kann Ralf Ritter in verständliche Worte bringen. Also es gibt Positionen, die vertreten, Schwere der Schuld liegt nur vor bei Verbrechen. Das sieht die Rechtsprechung aber anders. Man kann sagen, ja, bei Verbrechen liegt es besonders nahe, bei schweren Gewaltdelikten, Sexualstraftaten sowieso, schweren Sexualstraftaten. Aber nach unten hin werden die Grenzen fließend. Es ist auch möglich, Schwere der Schuld anzunehmen bei sogenannten Vergehen, also bei Straftaten, die bei Erwachsenen auch mit Strafen unter einem Jahr, Freiheitsstrafen unter einem Jahr bestraft werden können. Das sind sogenannte Vergehen. Und auch bei Körperverletzungsdelikten kann die Schwere der Schuld angenommen werden nach der gegenwärtig herrschenden Rechtsprechung. Voraussetzung ist, dass das Tatbild im Einzelfall besondere Merkmale aufweist, also besonders brutales Vorgehen, besonders rücksichtsloses Vorgehen, schwere Folgen beim Opfer können Schwere der Schuld begründen, auch wenn es sich nicht um ein Kapitaldelikt handelt. Also die Grenzen nach unten sind fließend. An diesem Punkt wird es heikel. Denn Ralf Ritter und viele andere Expertinnen und Experten sind der Meinung, dass eine Gefängnisstrafe wegen Schwere der Schuld nur in Frage kommt, wenn der Täter oder die Täterin außerdem noch erziehungsbedürftig ist. Das Argument oder der Streit darüber, ob bei Schwere der Schuld noch Erziehungsbedürftigkeit eine Rolle spielt oder nicht, der hängt daran, dass da im Gesetz steht, eben Jugendstrafe wird verhängt wegen schädlicher Neigung oder wenn wegen Schwere der Schuld Jugendstrafe erforderlich ist. Und die einen, die eine strenge Trennung vornehmen, die sagen, das steht ja da schon im Wortlaut drin, entweder oder. Schädliche Neigung, da geht es um Erziehung, oder Schwere der Schuld, da geht es um Schuldstrafe. Da spielt Erziehung keine Rolle. Nochmal zur Klarstellung. Der genaue Wortlaut des Gesetzes lautet: Der Richter verhängt Jugendstrafe, wenn wegen der schädlichen Neigungen des Jugendlichen, die in der Tat hervorgetreten sind, Erziehungsmaßregeln oder Zuchtmittel zur Erziehung nicht ausreichen. In diesem Teil steht die Erziehungsbedürftigkeit im Fokus. Oder wenn wegen der Schwere der Schuld Strafe erforderlich ist. In diesem Abschnitt kommt der Erziehungsgedanke mit keinem Wort vor. Und genau hier liegt der Knackpunkt. Denn wenn bei einer Gefängnisstrafe wegen Schwere der Schuld die Erziehungsbedürftigkeit nicht wichtig ist und der Erziehungsgedanke in den Hintergrund rückt und gleichzeitig gar nicht genau klar ist, bei welchen Taten eigentlich Schwere der Schuld vorliegt, dann könnte das bedeuten, dass in Zukunft deutlich mehr Gefängnisstrafen gegenüber Jugendlichen ausgesprochen werden. Weil Gerichte, wenn sie eine Tat als schwerwiegend ansehen, eben einfach sagen könnten, der Erziehungsgedanke ist hier Nebensache, eine Strafe muss her. Die Staatsanwaltschaft entschließt sich, nach dem ersten Urteil in Revision zu gehen. Der Fall von Fabian landet schließlich vor dem Bundesgerichtshof. Und der befasst sich in der Folge intensiv mit der Frage, ob bei der Schwere der Schuld die Erziehungsbedürftigkeit eine Rolle spielen soll. Dort war dann das Ergebnis, dass der 5. Strafsenat die rechtliche Würdigung des Landgerichts als fehlerhaft, teilweise fehlerhaft eingestuft hat. Nämlich diesen Punkt, dass das Landgericht bei der Schwere der Schuld das Verhalten der Angeklagten nicht richtig gewürdigt habe. Das Argument des Bundesgerichtshofs war, auch wenn sie selber nichts gemacht haben, allein in dem Mitlaufen, in dem vermummten Mitlaufen in schwarzer Kleidung liege eben schon ein mittäterschaftliches Mitwirken an diesem Aufzug vor. Und das sei vom Landgericht in Hamburg nicht richtig gewürdigt worden. Im Dezember 2021 verweist der Bundesgerichtshof die Sache zurück an das Landgericht Hamburg. Eine andere Jugendkammer soll jetzt entscheiden. Der Fall wird neu aufgerollt. Fabian muss wieder vor Gericht erscheinen. Er muss wieder über den G20-Gipfel sprechen. Er steht wieder im Fokus derselben schwierigen juristischen Frage. Könnte hier eine Jugendstrafe wegen Schwere der Schuld in Frage kommen? Die Hauptverhandlung war, weil es um Jugendgerichtsverfahren handelt, nicht öffentlich. Deswegen kann ich jetzt hier nicht die Einzelheiten darlegen. Aber man kann sagen, er hat sich ausgesprochen selbstkritisch mit dem befasst, was da passiert ist und wofür er verantwortlich ist. Das habe ich so in meiner über 20-jährigen Tätigkeit als Strafverteidiger noch nicht erlebt. Dass ein junger Mensch mit etwas, was er mit 16 gemacht hat, sich so selbstkritisch, offen und reflektiert auseinandergesetzt hat und dazu einen Standpunkt, einen sehr kritischen Standpunkt entwickelt hat und auch offen kommuniziert hat. Das Landgericht hat dann auf dieser Grundlage, hat natürlich auch noch Beweis erhoben über den weiteren Lebensweg, sind weiter keine Straftaten vorgekommen. Unser Mandant hat, weil seine Zukunftspläne durch dieses Verfahren eben gescheitert sind, also er hatte ja ein Stipendium in Aussicht, das gestrichen wurde wegen des Verfahrens, er hat einen Auslandsaufenthalt geplant, das war nicht mehr möglich. Er hat dann in der Zeit eine Ausbildung gemacht und abgeschlossen. Und er hat dann nach der abgeschlossenen Ausbildung ein Studium begonnen und führt dieses Studium durch. Da ist Fabian, der sein Leben nach dem G20-Gipfel weitergelebt hat, der strebsam ist, der Ziele und Pläne hat, der sich nichts mehr zu Schulden kommen lassen hat und der Jahre nach den Ausschreitungen in Hamburg wieder vor Gericht steht, seinen weiteren Lebensweg offenlegt und bei dem sich das Gericht nach all dieser Zeit zwei zentrale Fragen stellt. Wie groß ist die Schuld, die Fabian auf sich geladen hat? Und wie wichtig ist es, ihn in dieser Situation noch mit einer Jugendstrafe zu belegen, um ihn zu erziehen? Vor diesem Hintergrund hat das Landgericht dann entschieden, ja, Schwere der Schuld liegt vor, aufgrund der durch den Bundesgerichtshof auch vorgegebenen rechtlichen Würdigung, aufgrund der Höhe des Schadens, die eingetreten ist, des ganzen Bildes, den dieser Aufzug produziert hat, des Mitlaufens durch unseren Mandanten, Schwere der Schuld, ja. Aber trotz Schwere der Schuld kann keine Jugendstrafe verhängt werden, so das Landgericht Hamburg, weil es eben überhaupt keinen Ansatzpunkt oder Anhaltspunkt dafür gibt, dass unser Mandant noch erziehungsbedürftig sein könnte. Die Tat liegt lange zurück. Er hat jetzt schon über Jahre hinweg Verfahren erlebt, bei denen er auch anwesend sein musste. Also es ist sozusagen durch diese Verfahren schon deutlich geworden, was droht, wenn man Straftaten begeht. Und die Bedeutung der Sache wurde für ihn deutlich, allein schon durch diese Belastung eines über 5 Jahre hinwegziehenden Verfahrens. Das ist sozusagen der Gedanke, es ist schon erzieherisch eingewirkt worden, allein schon durch das Verfahren. Und aufgrund dieser Umstände fällt die Jugendkammer dann wieder ein Urteil. Ja, das Maß der Schwere der Schuld, wo man daran denken kann, eine Jugendstrafe zu verhängen, ist erreicht. Aber in diesem Fall, aufgrund der positiven Entwicklung und der ganzen Umstände, gibt es keine Erziehungsbedürftigkeit. Und weil im Jugendstrafrecht der Erziehungsgedanke so eine große Rolle spielt, deswegen können wir in diesem Fall, also das Gericht in diesem Fall, keine Jugendstrafe verhängen, weil es eben an einem zentralen Punkt, an einer zentralen Voraussetzung fehlt, der Erziehungsbedürftigkeit. Fabian wird wieder dazu verurteilt, Arbeitsstunden zu leisten. Ein sogenanntes Zuchtmittel, aber eben keine Jugendstrafe. Und dann geschieht etwas Außergewöhnliches. Die Staatsanwaltschaft Hamburg legt wieder Revision ein. Und der Fall landet zum zweiten Mal beim Bundesgerichtshof. Jetzt mit dem klaren Ziel, mit der klaren Begründung, dass die Rechtsauffassung des Landgerichts falsch sei, dass eben Jugendstrafe nur verhängt werden kann, wenn Erziehungsbedürftigkeit auch vorliegt. In der Fachwelt schlägt der Fall hohe Wellen. Die Auffassung, dass eine Jugendstrafe nur verhängt werden kann, wenn auch eine Erziehungsbedürftigkeit besteht, das war in Deutschland über Jahrzehnte hinweg die gängige Rechtsprechung. Auch die unterschiedlichen Senate des Bundesgerichtshofs haben das immer wieder bestätigt. Doch mit Fabians Fall könnte sich das ändern. Und was das bedeuten würde, das können am besten die Praktiker beschreiben. Maria Kleimann, die Jugendrichterin zum Beispiel. Der Erziehungsgedanke ist das dem Jugendstrafrecht innewohnende Grundprinzip. Darum geht's. Es geht um die Frage, wie kriege ich einen jungen Menschen dazu, keine Straftaten mehr zu begehen, anderen Menschen keinen Schaden zuzufügen, sich selber einen guten Weg durchs Leben zu suchen, der möglichst wenig mit Straftaten zu tun hat. Darum geht's. Und das ist bemessen an ihm und nicht an seiner Tat. Oder auch Thoralf Nöding, der Strafverteidiger aus Berlin. Er macht klar, was die Entscheidung für Folgen hätte. Das würde in der Praxis ziemlich sicher dazu führen, dass viel mehr Jugendstrafen verhängt werden als bislang. Und das wäre keine gute Entwicklung. Während Sie sich Sorgen machen, dass der Kernpfeiler des Jugendstrafrechts, nämlich der Erziehungsgedanke, in den Hintergrund rückt, wird der Fall in der breiten Gesellschaft kaum wahrgenommen. 6 Jahre nach dem G20-Gipfel wird Fabians Fall zum zweiten Mal vor dem Bundesgerichtshof verhandelt. Der 5. Strafsenat hat jetzt einen Beschluss gefasst, wonach die Verhandlung, die Revisionsverhandlung ausgesetzt wird. Und der 5. Senat in einem Beschluss deutlich gemacht hat, dass er tatsächlich an der bisherigen Linie der Rechtsprechung, wonach eben Erziehungsbedürftigkeit Voraussetzung ist für die Verhängung einer Jugendstrafe wegen Schwere der Schuld, dass der 5. Strafsenat davon Abstand nehmen will, das nicht mehr für richtig hält. Es kommt dann nicht mehr darauf an, wie hat sich der Angeklagte seit der Tat entwickelt? Was für eine Einstellung hat er zu seiner Tat gewonnen? Wie ist sein Leben weiter verlaufen? All das spielt keine Rolle mehr, sobald ein Gericht sagt, hier ist die Schwelle der Schwere der Schuld erreicht, dann muss Jugendstrafe verhängt werden. Während Ralf Ritter ganz im Norden Deutschlands über diesem Fall brütet, sitzt ganz im Süden der Republik Ralf Kölbel an seinem Schreibtisch und versucht ebenfalls, die Dimension dieses Falls in Worte zu fassen. Der Professor für Strafrecht und Kriminologie an der Universität München denkt an den Paragraphen 17 des Jugendgerichtsgesetzes und wird nicht müde zu betonen, dass man vielleicht auch mal ein Stück weiterlesen sollte. Denn dass bei der Schwere der Schuld der Erziehungsgedanke in den Hintergrund rückt, das sieht Ralf Kölbel nicht so. Nun muss man aber hinzufügen, dass der weitere Kontext des Gesetzes die Klarheit dieser Regelung relativiert und ein Stück weit auflöst. Und zu dem weiteren Kontext dieses Gesetzes gehört zum Beispiel die Regelung in § 18, also im darauffolgenden Paragraphen. Und zwar, um genau zu sein, in § 18 JGG Absatz 2. Die Jugendstrafe ist so zu bemessen, dass die erforderliche erzieherische Einwirkung möglich ist. Dort ist geregelt, woran sich das Gericht orientieren soll, wenn es also um die Bestimmung der Jugendstrafdauer geht. Und da ist nur ein einziges Kriterium genannt. Und das ist die erzieherische Notwendigkeit. Es gibt also die einen, die stellen die erzieherische Notwendigkeit in den Mittelpunkt. Und die anderen, die sagen, das kann doch nicht das einzige Kriterium sein. Und genau diese Kritiker untermauern ihre Argumentation gerne mit einem ganz speziellen Argument. Nämlich mit dem kriminalpolitischen Bedürfnis. Ralf Kölbel erklärt es so. In ganz bestimmten Fällen, in denen man eine sozusagen unproblematische Person hat, die aber ein ganz außergewöhnlich schweres Delikt begeht, beispielsweise ein Tötungsdelikt oder ein besonders schweres Sexualdelikt. Wenn man nun hier in diesen Fällen, in denen man keine erzieherische Notwendigkeit bejaht, die Jugendstrafe nicht anordnen kann und darf, weil die Schwere der Schuld nicht ausreicht, sondern es daneben eben auch die erzieherische Notwendigkeit braucht, dann ist das etwas, was die Bevölkerung nicht akzeptiert. Und deswegen muss es für diese außergewöhnlich schweren Fälle die Möglichkeit geben, allein auf der Basis der Schwere der Schuld die Jugendstrafe anordnen zu können. Ist es also sinnvoll, dass man sagt, wenn ein Jugendlicher mordet oder eine Vergewaltigung begeht, dann kommt man unabhängig von der erzieherischen Notwendigkeit nicht um eine Haftstrafe herum? Mich persönlich hat dieses Argument nie überzeugt, weil ich meine, solche Fälle gibt es gar nicht. Wenn ein Jugendlicher ein so schweres Delikt begeht, dass alles andere als eine Jugendstrafe sozial nicht akzeptiert würde, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass bei diesen Jugendlichen dann keine erzieherische Notwendigkeit einer stationären Sanktion besteht. Das sind aus meiner Sicht immer theoretisch konstruierte Fälle gewesen. Der 5. Senat des Bundesgerichtshofs hat die Verhandlungen mittlerweile ausgesetzt. Das bedeutet ganz konkret, die anderen Senate des Bundesgerichtshofs sollen ihre Meinung kundtun. Sie sollen mitteilen, wie sie zum Begriff Schwere der Schuld stehen und ob sie, wie der 5. Senat, in Zukunft einen anderen Weg als bisher einschlagen wollen. Wenn sich die anderen Senate anschließen, dann würde das Verfahren wieder ans Landgericht Hamburg zurückverwiesen werden. Dieses Mal jedoch mit der Auffassung, dass die Rechtsprechung in Deutschland nun eine andere ist. Und zwar die, dass für Schwere der Schuld nicht zwangsläufig Erziehungsbedürftigkeit vorliegen muss. Sollten nicht alle anderen Senate dem Weg des 5. Senats folgen, dann tritt der sogenannte Große Senat zusammen und würde zunächst weiter darüber streiten und debattieren, wie die Position des Bundesgerichtshofs zur Schwere der Schuld in Zukunft aussieht. Klar ist jedoch eines. Sollte der Erziehungsgedanke in den Hintergrund treten, dann hätte das Folgen für das deutsche Jugendstrafrecht. Es hätte Folgen für die einzelnen Gerichtsverfahren. Es hätte Folgen für die Gefängnisse. Es hätte Folgen für die Jugendlichen und Heranwachsenden. Und dann würde eine Frage ganz zentral im Raum stehen. Wer legt später eigentlich fest, ab wann Schwere der Schuld gegeben ist? Was muss ein Jugendlicher anstellen, damit diese Schwelle erreicht wird? Denn erst einmal steht da eben nur dieser einzelne Begriff. Aber niemand kann sich bisher darauf verständigen, was genau das eigentlich bedeutet. Der BGH sagt, wir wollen keinen Schwellwert, sondern es kommt sozusagen auf die Einzelfallbewertung an. Alles das, was wir verlangen, ist, dass die Tatgerichte alle relevanten Aspekte im Blick haben, berücksichtigen und in Rechnung stellen. Aber wie sie die dann bewerten, zu welchem Ergebnis sie auf dieser Basis kommen, das ist dann weitgehend kontrollfrei. Wenn es also keinen festgelegten Schwellwert gibt, ab dem Schwere der Schuld vorliegt, die Gerichte also je nach Einzelfall entscheiden, dann klingt das Ganze doch irgendwie recht schnell nach Willkür, oder? Doch wenn man dieses Wort bei Ralf Kölbel in München oder Ralf Ritter in Hamburg fallen lässt, schütteln sie mit dem Kopf. So weit würden sie nicht gehen. Vielleicht ist man dafür in Juristenkreisen zu diplomatisch. Ja, mit willkürlich würde ich mich jetzt schwer tun. Und dennoch. Eine klare Trennschärfe, ab wann man es mit Schwere der Schuld im Jugendstrafrecht zu tun hat, die fehlt eben. Fabians Fall und sein Verhalten beim G20-Gipfel in Hamburg sind über den bloßen Einzelfall hinausgewachsen. An seiner Teilnahme an dem Aufmarsch hat sich eine Grundsatzdebatte zum Jugendstrafrecht entwickelt. Kaum jemand hätte vor 2017 ahnen können, wie wichtig der Fall des jungen Fabian irgendwann werden würde. Welche Konsequenzen er für andere Jugendliche haben könnte, die kriminell werden. Wie sehr er den Erziehungsgedanken in den Fokus der juristischen Debatte rückt. Fabian wollte nicht vor das Mikrofon. Ralf Ritter hat das übernommen. Wie es am Ende für den jungen Mann ausgeht, ist nicht klar. Ändert der Bundesgerichtshof seine Haltung zum Begriff Schwere der Schuld tatsächlich, könnte für Fabian viele Jahre nach dem G20-Gipfel in Hamburg ein bitteres Urteil stehen. Dann ist möglicherweise der Spielraum des Landgerichts so eingeengt, dass eine Verhängung einer Jugendstrafe, ja, dann naheliegt, die dann zur Bewährung ausgesetzt werden müsste, weil dann liegt der Gipfel, der G20-Gipfel, also 6, 7, 8 Jahre, also je nachdem, wie lange das Verfahren dauert, zurück, in der unser Mandant nicht straffällig geworden ist, also bewiesen hat, dass das in seiner Biografie ein einmaliges Vorkommnis war, dann würde eine Jugendstrafe, müsste dann zur Bewährung ausgesetzt werden, aber es würde halt eine Jugendstrafe verhängt werden. Und das hat natürlich eine Wirkung auf einen Menschen. Also das Signal, was natürlich auch davon ausgeht, ist, lohnt es sich eigentlich, sich so selbstkritisch mit dem auseinanderzusetzen, was man da gemacht hat? Persönlich lohnt sich es immer, aber wird es eigentlich auch von der Justiz, vom Staat honoriert, dass jemand sich auf so einen Weg begibt? Das Signal ist eigentlich, es lohnt sich nicht so recht. Bis ein Jugendlicher wirklich zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wird, muss viel passieren. Das sagen eigentlich alle Expertinnen und Experten, die man fragt. Aber was wird eigentlich getan, damit Jugendliche den Weg in den Knast gar nicht erst gehen müssen? Und warum ist es gerade für Jugendliche so wichtig, dass sie möglichst viele Angebote bekommen, sich zu ändern? Ralf Kölbel, der Strafrechtsprofessor aus München, setzt die wissenschaftliche Brille auf und erklärt es. Zunächst einmal ist auffällig, dass je härter die Strafen sind, desto höher ist die Rückfälligkeit. Ja? Und das betrifft insbesondere die stationären Sanktionen. Gefängnis also. Und gerade im jugendstrafrechtlichen Bereich zeigt sich das in den stationären Sanktionen. Nun kann man da natürlich dagegen halten, dass man nicht Äpfel mit Birnen vergleichen kann und dass die Jugendlichen oder die Personen generell, die also eine Freiheits- oder Jugendstrafe erhalten, schlecht vergleichbar sind mit den Personen, die eine ambulante Sanktion bekommen. Ja, weil er viel dafür spricht, dass die mit Freiheitsstrafen sanktionierten Personen problematischer sind. Sodass also die Vermutung im Raum steht, dass die höhere Rückfälligkeit etwas mit diesen Personengruppen zu tun hat und nicht mit der Art der Sanktion. Aber es gibt vor allen Dingen international ziemlich viele Untersuchungen, Vergleichsuntersuchungen, ja, die unterschiedliche langfristige Wirkung von verschiedenen Sanktionen aufgezeigt hat. Und immer dann, wenn man ambulante mit stationären Sanktionen vergleicht, und zwar auch an homogenen Untersuchungsgruppen, stellt man immer wieder fest, dass die stationären Sanktionen allenfalls so gut bzw. schlecht wie die ambulanten wirken, meistens sogar schlechter. Das ist schwierig, da so über die Runden zu kommen. Mhm. Es ist schwierig, da... Also die Leute da sind einfach kriminell, dreckig. Deswegen will ich ja, da auch nicht wieder zurück. Aber du auch, oder? Natürlich, ja, natürlich hat mich das auch ein bisschen so beeinflusst. Zwei junge Männer, der eine mit roter Adidas-Jacke, der andere mit blauem Pullover und Adiletten an den Füßen, sitzen in einem Raum, der mit warmem Licht beleuchtet wird und in dessen Mitte zwei kleine Tischchen stehen. Ihnen gegenüber sitzt ein Mann mit grauen Haaren und Brille. Die Stimmung ist entspannt, die Themen sind ernst. Die zwei jungen Männer haben ein Therapiegespräch. Hier in der Dietrich-Bonhoeffer-Klinik in Großkneten-Ahlhorn soll sich ihr Leben ändern. Ja, wenn du sagst, die Leute sind kriminell und dreckig, das ist ja, da hast du ja ein Bild im Kopf. Ich war genauso. Wollte ich sagen? Ich war genauso, Christoph. Ich hab Einbrüche gemacht, um meine Drogen zu finanzieren. Ich glaube 15 Stück oder so. Ich bin in 15 Läden reingegangen. Sogar dreimal in den gleichen. Und so in in sehr, sehr vielen Situationen habe ich scheiße gehandelt. So. Und also das bereue ich. Deine, deine Täterseite. Genau. Das hier ist eine Klinik, die vorrangig für die Behandlung von Abhängigkeitserkrankungen und eben weiteren Komorbiditäten da ist. Und es ist eine Langzeitentwöhnung. Das heißt, man ist jetzt hier nicht nur 2 oder 3 Wochen, sondern in der Regel so 6 bis 10 Monate in Behandlung. Das ist Angela Wenzel. Sie sitzt an diesem Tag in ihrem Büro, gleich gegenüber von dem Klinikteil, in dem gerade die Gesprächsrunde mit den beiden Jugendlichen stattfindet. Angela Wenzel leitet die Klinik und ist Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie. Die Jugendlichen, die in dieser Klinik behandelt werden, sind neben ihrer Sucht zum Teil auch kriminell geworden. Und hier bekommen sie die Chance, dem Gefängnis zu entgehen. Die können ihre Haftzeit auch dadurch verkürzen zum Teil, dann kommen sie eben auch zu uns. Oder sie waren eben in U-Haft und sind dann bei uns. Therapie statt Knast, so könnte man das Konzept, das Angela Wenzel Haftvermeidung nennt, auf den Punkt bringen. Angela Wenzel ist davon überzeugt, dass das hier der bessere Weg ist als eine Gefängnisstrafe. Das liegt auch daran, dass sie sich mit dem, was im Kopf von Jugendlichen vor sich geht, auskennt. Und es lohnt sich, dass wir gemeinsam mit ihr einmal genau hierhin blicken. Denn die neurobiologische Entwicklung ist ein Schlüssel, um die Frage zu beantworten, warum es sinnvoll ist, bei Jugendlichen und Heranwachsenden eben den Erziehungsaspekt in den Fokus zu rücken und nicht die Strafe. Also, ein Blick in die Neurobiologie. Man möge sich mal fragen, welcher Jugendliche eben noch nie Straftaten begangen hat oder nicht mal irgendwas Verbotenes gemacht hat. Wenn man jemanden kennt, bei dem das so ist, dann ist das fast schon pathologisch. Gras rauchen, Kaugummis mitgehen lassen, fahren ohne Fahrschein, fahren mit einem getunten Roller. Kurzum, wer als Jugendlicher nie etwas Verbotenes getan hat, der sollte sich vielleicht fragen, ob alles richtig gelaufen ist. Und das Ganze hängt natürlich mit der Pubertät zusammen. Und die Pubertät ist nicht nur so, dass man dort am Körper Veränderungen sieht, dass da eben die sekundären Geschlechtsmerkmale entstehen, sondern auch das Gehirn in einem wahnsinnigen Umbauprozess ist im Grunde. Und ganz vereinfacht kann man so sagen, dass einfach, wenn ein Säugling zur Welt kommt, dann sind ganz, ganz viele Nervenbahnen erstmal dort. Und die enden zum Teil so ein bisschen frei. Und im Laufe der Zeit mit zunehmenden Lernprozessen werden einfach gewisse Nervenbahnen öfter benutzt und andere wiederum gar nicht. Man könnte es sich so vorstellen, erklärt Angela Wenzel, dass dann später in der Pubertät die Nervenbahnen, die eben schon öfter genutzt wurden, wie ein Kabel mit einer dicken zusätzlichen Schicht nochmal isoliert werden. Und die Nervenendungen, die nicht benutzt wurden, wieder zurückgehen. Das Ganze nennt man so Pruning auch. Und dieser Umbauprozess, der findet in unterschiedlichen Teilen im Gehirn in unterschiedlicher Geschwindigkeit und Abfolge auch statt. Und da kann man ganz vereinfacht eigentlich sagen, das geht von innen nach außen. Also die inneren Hirnregionen reifen als erstes, die äußeren zuletzt. Und von hinten nach vorne, also hinten wird schneller reif und als vorne. Und jetzt ist es so, dass ja jede Hirnregion eine gewisse Funktion erfüllt. Wenn man es jetzt mal versucht, ganz, ganz einfach darzustellen, dann kann man schon sagen, im Inneren des Gehirns werden zum Beispiel Gefühle verarbeitet. Und das reift ja als erstes. Und das sieht man klassischerweise, wenn man verliebten Teenager sieht. Das kann er sehr gut empfinden. Und da begeben die sich sehr rein in diese ganze Emotionalität. Und was sie aber dann vernachlässigen, sind so Alltagspflichten. Vielleicht lässt man die Schule mal Schule sein und geht nicht hin. Im Haushalt helfen? Ach, auf keinen Fall. Mit dem Hund gehen? Viel zu anstrengend. Man ist völlig in der Emotionalität. Und da spielt der sogenannte frontale Kortex, also das, was ganz am Ende reift, was hinter der Stirn liegt, eine große Rolle. Denn das ist so eine Region, die ist dazu da, dass man rationale Entscheidungen trifft, dass man Handlungen plant, langfristige, wohlüberlegte Entscheidungen trifft. Und das reift einfach dann zuletzt und da ist so ein gewisses Ungleichgewicht. Und das erklärt, warum eben dieses allgemein eher Risikobereitschaftsverhalten im Jugendalter auch so omnipotent ist, weil es einfach dazugehört und auch neurobiologisch erklärbar ist. Neurobiologisch erklärbar. Das ist ein wichtiger Punkt. Denn dieser Umbauprozess im Gehirn, von dem Angela Wenzel spricht, Der ist erst mit etwa 25 Jahren abgeschlossen. Also weitaus später als die 21 Jahre, bis zu denen das Jugendstrafrecht angewendet werden kann. Lohnt es sich dann überhaupt, schon deutlich früher möglichst hart durchzugreifen? Wenn man Angela Wenzel so zuhört, merkt man, dass sie eine klare Meinung dazu hat. Meistens ist es einfach die Phase und egal, was wir tun, also keinen Kopfstand machen oder jemanden einsperren oder auch nicht, das legt sich von selber in der Regel. Diejenigen, die bei Angela Wenzel in der Haftvermeidung landen und hier therapiert werden, sind diejenigen, die oft schon einen langen Weg und viele Konflikte mit dem Gesetz hinter sich haben. Diejenigen, bei denen sich ein »das legt sich von selber« vielleicht doch als Irrtum herausstellt. Bei ihnen ist es nämlich nicht getan mit einem einfachen »das wächst sich raus«, »das geht vorbei«. Es gibt nämlich durchaus Risikofaktoren, die eine langfristige kriminelle Karriere fördern können. Psychiater arbeiten immer nach so einem biopsychosozialen Modell. Das heißt, man schaut sich auch unterschiedliche Bereiche an. Das eine ist natürlich Genetik, spielt eine Rolle. Dann spielt sowas wie die Herkunft, Familie, soziale Entwicklung da eine Rolle. Welche Erfahrungen man auch gesammelt hat, zum Beispiel in der Erziehung, ob man körperliche Gewalt erfahren hat in den ersten Lebensjahren. Auch wie man zur Welt gekommen ist, ob es eine traumatische Geburt war oder nicht, bis hin zu eben auch so weiteren Belastungsfaktoren. Da kann sowas wie schwierige Trennung der Eltern oder Verlust liebevollen, nahestehenden Personen eine Rolle spielen. Inhaftierung eines anderen Familienmitglieds kann da auch eine Rolle spielen. Und natürlich eben auch psychische Erkrankungen, also alles, was insbesondere auch mit dem Frontalhirn zusammenhängt, zum Beispiel ADHS, ist natürlich auch nochmal eine Variable, die dazu beiträgt, dass man schneller vielleicht riskantes Verhalten zeigt. In Großkneten-Ahlhorn versuchen sie zu verhindern, dass Jugendliche hinter Gefängnistüren sitzen müssen. Angela Wenzel glaubt fest daran, dass es andere Wege braucht. Dass das Gefängnis eben nicht der Ort ist, an dem Jugendliche sich bessern. Und wenn sie darüber nachdenkt, dann fallen ihr viele Situationen in ihrer Laufbahn ein, in denen sie das erlebt hat. Zum Beispiel ein sehr junger, also 15 Jahre alt, glaube ich, war oder 14 Jahre alt. Da wurde ich dazu gerufen, ich soll mal gucken. Man wisse nicht so recht, der ist irgendwie ein bisschen komisch. Wirkte also wirklich so ein bisschen bizarr. Und letztlich stellte sich heraus, dass der halt von heute auf morgen aus seiner Familie gerissen wurde und 23 Stunden Einschluss hatte. War also in einer völlig fremden Umgebung, war von seinem Entwicklungsniveau her auch, also wirklich ein Kind, sah auch optisch schon sehr jung aus. Ja, und da kann man natürlich auch nicht viel mehr zu sagen als, wenn man ein Kind 23 Stunden am Tag in eine fremde Umgebung, in ein Einzelzimmer steckt, ja, wo einfach kein richtiges Fenster ist, wo alles fremd ist und man überhaupt nicht weiß, wer da einem die Tür öffnet. Das ist eigentlich eine normale Reaktion auf so eine Maßnahme. Wenn es darum geht, Gefängnis zu vermeiden, dann steht die Haftvermeidung, wie sie hier in Großkneten-Ahlhorn stattfindet, eher am Ende einer langen negativen Entwicklung. Was aber steht ganz am Anfang? Dann, wenn Jugendliche zum ersten Mal Post vom Gericht erhalten. Gibt es Menschen, die schon ganz zu Beginn versuchen, die Jugendlichen zu begleiten und ihnen Auswege aufzuzeigen aus der Kriminalität? Sie zu beraten? Ihnen Türen zu öffnen? Blicken wir also einmal nicht auf das Ende, sondern auf eine Institution, die gleich zu Beginn einer kriminellen jugendlichen Karriere auf den Plan tritt. Das frage ich eigentlich immer, haben Sie einen Lieblingsplatz? Wir können nämlich noch durchtauschen. Also, ich bin ja eine wirklich alte Jugendgerichtshelferin. Ja. Und ich habe da so mein System. Ja. Und zwar, wenn man in ein Zimmer reinkommt, derjenige, der Besucher ist, wie zum Beispiel Sie werden. Beate Poetisch steht vor dem kleinen Tisch in ihrem Büro in Köln. Wo sie sitzt, ist ihr egal, sagt sie. Die meisten Jugendlichen, die zu ihr kommen, setzen sich möglichst nah an die Tür. Das gebe ihnen Sicherheit. Einen Lieblingsplatz hat sie nicht. Beate Poetis arbeitet für die Jugendgerichtshilfe Köln. Und hier arbeiten die Menschen, von denen man behaupten könnte, dass sie die Jugendlichen und heranwachsenden Straftäter, die hier auf den Plan treten, wohl besser kennenlernen als die Richterinnen und Richter, die am Ende ein Urteil fällen sollen. Sobald ein Jugendlicher verdächtigt wird, eine Straftat begangen zu haben und ein Verfahren eröffnet wird, bekommen Beate Poetis und ihre Kolleginnen und Kollegen eine Mitteilung hierzu. Dann beginnt die Arbeit. Hier ist vor allen Dingen auch zu betonen, dass wir zum einen die Aufgabe haben, das Gericht in den gerichtlichen Ermittlungen zu unterstützen. Das bezieht sich nicht auf den Tatvorwurf, sondern auf die Persönlichkeit des jungen Angeklagten. Das heißt, dass da die persönlichen und sozialen Komponenten, die für den jungen Angeklagten von Bedeutung sind, in das Verfahren mit einbezogen werden sollen. Und auf der anderen Seite haben wir als Jugendgerichtshilfe seitdem die Aufgabe, junge Menschen, die von einem Strafverfahren betroffen sind, durch das gesamte Strafverfahren zu begleiten, zu beraten, zu unterstützen und vor allen Dingen auch für die jungen Menschen und deren Familien den Bogen zu spannen, überhaupt Einblicke und auch ein Verständnis für das juristische Verfahren zu bekommen. Die Fälle der meisten Jugendlichen, die bei Beate Poetis auf dem Schreibtisch landen, erledigen sich schnell. Bei vielen kommt es überhaupt nicht zu einer Hauptverhandlung. Das Verfahren wird dann beispielsweise wegen Geringfügigkeit eingestellt oder es wird eine kleine Auflage wie ein paar Stunden gemeinnütziger Arbeit gemacht und dann ist die Sache gegessen. Diversion nennt man das. Was wichtig ist: Die Jugendgerichtshilfe steht in engem Austausch mit dem Gericht, mit der Verteidigung und mit der Staatsanwaltschaft. Sie macht Vorschläge, welche Wiedergutmachung der Jugendliche leisten könnte und was es braucht, damit es eben nicht zu einer Hauptverhandlung kommt. Das ist der Alltag, zumindest für Beate Poetis. Nicht für diejenigen, mit denen sie es in diesem Alltag zu tun hat, nämlich den Jugendlichen und deren Eltern. Beate Poetis ist dann oft mit Ängsten und Sorgen konfrontiert. Es kommen, je nachdem, auch schon Anrufe. Da haben wir vielleicht noch gar nicht konkret Kenntnis darüber, dass jetzt vielleicht ein Strafverfahren eingeleitet wird, dass besorgte Eltern hier anrufen und berichten, ja, meine Tochter, mein Sohn ist gestern von der Polizei kontrolliert worden und man hat irgendwas gefunden und wir machen uns jetzt Sorgen und es ist bestimmt vorbestraft. Und da ist es natürlich auch ganz wichtig, zu einem frühen möglichen Zeitpunkt mit den Jugendlichen heranwachsen und den Angehörigen in Kontakt zu treten, um gerade diese Aspekte, die ja sehr viel Sorge und auch Ängste bereiten, das zu klären. Okay, es gibt da also diese Stelle, die sich im Bestfall intensiv mit der Geschichte der Jugendlichen auseinandersetzt, die ihnen zuhört, ihren Weg versteht und dann mit der Staatsanwaltschaft, den Anwälten und dem Gericht dazu kommuniziert, was hier wohl die beste Lösung sein könnte. Und wenn sie auf die Jugendlichen selbst blickt, dann weiß Beate Poetis sehr genau, wie sie ihr Ziel definiert. Mit 14 Jahren ist man strafmündig, man übernimmt Verantwortung für sich und sein Leben und vor allen Dingen auch für sein Handeln, was für die Jugendlichen ja auch heißt, eine Suppe wurde eingebrockt, also eine Suppe muss auch ausgelöffelt werden und dass man gerade auch in einem Jugendstrafverfahren in der Regel gut beraten ist, möglichst auch zu dokumentieren. Ich bin hier heute gekommen, um für das, was ich getan habe, auch mich verantwortlich zu zeigen und Verantwortung zu übernehmen. Genau diesen Punkt versucht Beate Poetis, den Jugendlichen näher zu bringen, die bei ihr aufkreuzen. Denn sie sollen eine Sache verstehen. Dass es nicht um die Strafe geht und nicht um die Härte des Gesetzes, sondern dass es schlicht darum geht, dass ein Jugendlicher zu dem stehen soll, Verantwortung übernehmen, einräumen, wenn man etwas getan hat und das als Reaktion nicht irgendwie die Schärfe des Gerichtes zu erwarten ist, sondern dass wir viele Möglichkeiten haben, die erzieherisch wirksam sind. Wenn es letztlich doch zu einer Hauptverhandlung kommt, dann können Beate Poetis und ihre Kolleginnen und Kollegen einen Vorschlag für ein Urteil machen. Und hier schließt sich wieder der Kreis. Denn der Kerngedanke ist eben nicht, dass die Angeklagten am Ende hinter Gitter wandern sollen. Denn so wie Angela Wenzel als Leiterin in ihrer Klinik Haftvermeidung anstrebt, so zentral ist der Gedanke, dass Erziehung stattfinden soll und nicht Strafe, auch bei der Arbeit in der Jugendgerichtshilfe. Es ist im Grunde genommen völlig eindeutig, wir vertreten den erzieherischen Aspekt. Das ist unsere Aufgabe. In allen Fällen, egal wie die Schwere oder die Gewichtung der Straftat aussieht, zu ermitteln, welche erzieherischen Maßnahmen geeignet sind, positiv auf die Lebenswelt des jungen Menschen einzuwirken und auch dazu geeignet ist, dass in Zukunft keine weiteren Straftaten begangen werden. Manche Jugendliche sieht Beate Poetis mehr als einmal. Das Ziel ihrer Arbeit bleibt dann dennoch das gleiche: Erziehung statt Strafe. Aber letztendlich ist es dann auch der junge Mensch, der quasi es in der Hand hat, daraus was zu machen oder halt nicht. Aber wir geben nicht auf. Egal ob Beate Poetis bei der Jugendgerichtshilfe oder Angela Wenzel in ihrer Klinik, es gibt Menschen und Institutionen, die alles daran setzen, dass Jugendliche und Heranwachsende eben nicht so kriminell werden, dass sie am Ende hinter Gittern sitzen. Aber manchmal gibt es Fälle, wo nichts anderes als eine Jugendstrafe bleibt. Und ganz am Ende der Überlegung steht dann auch die Frage, kann das Gefängnis einen Jugendlichen nicht doch verändern? Kann das Gefängnis der Ort sein, an dem Erziehung stattfindet? In einem Gebäude der Humboldt-Universität Berlin, das von außen wie innen so aussieht, als könnte es mal wieder ein paar Sanierungs- und Renovierungsarbeiten gebrauchen, arbeitet Professor David Zimmermann. David Zimmermann ist Abteilungsleiter für Pädagogik bei psychosozialen Beeinträchtigungen an der Humboldt-Universität. Im Rahmen seiner Forschung hat er sich mit den pädagogischen Beziehungen im Jugendstrafvollzug beschäftigt. Wenn einer weiß, wie Pädagogik, wie Erziehung im Knast aussieht und wie schwierig sich das alles gestaltet, dann er. Einerseits haben wir junge Menschen im Strafvollzug, speziell im Jugendstrafvollzug, aber es gilt auch für die jungen Erwachsenen durchaus noch im Erwachsenenvollzug, die natürlich spezifische Bedürfnisse aus ihrer Lebensgeschichte heraus mitbringen. Und da sind vielerlei Bedürfnisse dabei, die eigentlich auf viel frühere Entwicklungsphasen zurückverweisen. Beispielsweise kindliche Bedürfnisse, die nie gestillt wurden, nach Anerkennung, nach Zuwendung, nach Gesehenwerden, nach Gewaltfreiheit. Und die tauchen alle in diesen Beziehungen, besonders zu den Mitarbeitenden im Strafvollzug, wieder auf. Gleichzeitig tauchen jugendliche Bedürfnisse nach Autonomie, nach Selbstbestimmung, nach auch Grenzüberschreitung auf, die vielleicht auch nicht ausgelebt werden konnten oder zumindest die nie auch gehalten wurden durch Erwachsene. Das heißt, wir haben schon auf Seiten der dort Inhaftierten eine Menge spezifische Bedürfnislagen, die wir auch aus anderen pädagogischen Kontexten kennen, beispielsweise Jugendhilfeeinrichtungen oder Kinder- und jugendpsychiatrischen Einrichtungen, aber die dort schon durchaus kumulieren. Das typische Bild innerhalb der Gesellschaft von dem, was in der Haftzeit passieren soll, sieht wohl so aus. Jugendliche, die im Gefängnis sitzen, versuchen dort einen Schulabschluss zu machen. Oder sie arbeiten in einer Werkstatt. Oder gehen ihre Ausbildung an. Das ist Erziehung. Oder? Wer Gefängnisse nicht von innen kennt, der denkt vielleicht bei solchen Sachen zuallererst daran, was Erziehung im Knast bedeuten könnte. Lernen, arbeiten, ein geordneter Tagesablauf. Doch das ist nur ein Teil der Wahrheit. Für David Zimmermann erstreckt sich die Erziehung, die im Gefängnis stattfindet, auf jeden einzelnen Lebensbereich dort. Auf jede Interaktion zwischen den Jugendlichen und anderen Menschen im Gefängnis. Es geht um zwischenmenschliche Beziehungen. Der Alltag ist mindestens genauso wichtig. Und das merkt man vielleicht auch, wenn man ein paar Dinge mal so benennt, die da ganz zentral sind. Beispielsweise Essensausgabe, gemeinsames Essen, Körperpflege. Die Frage der Bewegungsfreiheit, die Frage der Gestaltung in der Peer Group, gemeinsames Kochen mit Mitinhaftierten und oder mit Mitarbeitenden. Das sind alles Bereiche, die geradezu auf existenzielle Bedürfnisse zurückverweisen. Wenn man David Zimmermann bittet, in Worte zu fassen, was die Forschung zeigt, was für Jugendliche im Gefängnis besonders wichtig ist, dann überlegt er nicht lange, sondern redet drauf los. Verlässlichkeit ist das A und O. Ich kann mich darauf verlassen, dass beim Einkauf, das ist diese Sache, wo die Inhaftierten aus selbstverdientem Geld sich auch selbst Dinge bestellen können, dass dann auch wirklich ich in Ruhe schauen kann, ob alle Sachen angekommen sind. Ich kann mich darauf verlassen, dass die Duschen aufgeschlossen werden. Ich kann mich darauf verlassen, dass ich morgens abgeholt werde von den Menschen, die im Werkbetrieb arbeiten, wenn das am Tag davor vereinbart wurde. Also diese Themen, Verlässlichkeit, Interesse, die stehen ganz weit oben. Eher weniger, weil das zum Teil auch sehr bedrohlich ist, sagen wir mal so, das ganz tiefe Interesse an auch so sehr tiefen, vielleicht auch verletzten Erlebensweisen. Also das, was wir vielleicht eher als Vertrauen bezeichnen würden. Das braucht viel Zeit und es ist wenig überraschend, dass viele Inhaftierte davor auch eine Menge Angst haben. Denn Vertrauen bedeutet natürlich immer auch, sich sehr weit zu öffnen, jemanden sehr nah an sich ranzulassen. Im übertragenen Sinne könnte man sagen, sich nackig zu machen. Und das ist nicht risikolos. Wenn man David Zimmermann dann, nachdem er so über die wichtigen pädagogischen Rahmenbedingungen im Gefängnis nachgedacht hat, darum bittet zu überlegen, ob Erziehung im Jugendstrafvollzug in der jetzigen Form funktionieren kann, dann muss er ein wenig ausholen. Wir haben es zweifelsohne an manchen Stellen mit Grenzbereichen zu tun, wo Jugendliche durch extreme Entwicklungsbelastungen vielleicht auch einen festen, gegebenenfalls manchmal auch einen geschlossenen Ort nutzen können, um überhaupt wieder irgend so etwas wie innere Stabilität zu erlangen. Das ist aber erstens eine sehr kleine Gruppe von Jugendlichen. Und zweitens braucht es dann eine ganz andere institutionelle oder Setting-Idee, die tatsächlich entwicklungsförderlich sein könnte. Gegebenenfalls auch in der Geschlossenheit. Ja, also ich bin niemand, der mit absoluter Sicherheit sagen würde, für alle Jugendlichen oder für niemanden kann eine geschlossene Institution in irgendeiner Weise förderlich sein. Es gibt sicherlich Grenzfälle, wo man sich das vorstellen kann. Aber erstens müsste die Institution dann tatsächlich pädagogisch im engeren Sinne ausgerichtet sein, über ganz engmaschig betreute und Autonomie gewährleistenden Wohngruppenvollzug. Wir bräuchten eine Menge Reflexionsarbeit bei den Mitarbeitenden. Wir bräuchten eine Teilhabegestaltung in den Ausbildungsbetrieben, gemeinsame Zielstellung, all diese Dinge, also es sind jetzt nur wenige Schlagworte. Und dann kann man sich unter Umständen auch geschlossene Einrichtungen vorstellen, die entwicklungsförderlich sind. In der derzeitigen Form ist es schlecht vorstellbar. Und das gilt, glaube ich, nicht nur für die 14-Jährigen, sondern durchaus auch noch für die Heranwachsenden. Es ist interessant, was hier passiert. David Zimmermann fängt beim Mikrokosmos an. Er redet darüber, wie sich Jugendliche im Gefängnis verhalten, wie sie sich fühlen, ob sie sich bessern können, welche Beziehungen sie aufbauen, wie sie Vertrauen fassen. Er zoomt dann raus, blickt auf den Jugendstrafvollzug als Institution, spricht darüber, dass er in seiner jetzigen Form der Erziehung nicht wirklich nützt, dass es andere Konzepte bräuchte. Und dann geht er schließlich den letzten Schritt, blickt aus der Makroperspektive drauf und beginnt darüber zu sprechen, welche gesellschaftlichen und politischen Dynamiken eigentlich dazu führen, dass man das Einsperren der Jugendlichen für eine sinnvolle Maßnahme halten kann. Um seine Gedanken zu erklären, nimmt er die Silvesternacht 2022-2023 in Berlin zu Hilfe. Denn nach diesem Jahreswechsel stehen plötzlich auch wieder gewaltbereite Jugendliche im Fokus der Öffentlichkeit. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Bundesregierung hat die Gewalt gegen Einsatzkräfte in der Silvesternacht scharf verurteilt. Politiker aller Parteien mahnten angesichts der Angriffe in mehreren Städten einen besseren Schutz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten an. Innenministerin Faeser kündigte eine konsequente Strafverfolgung der Täter an. Zweifelsohne ist es hochkomplex, was da geschieht. Grenzüberschreitungen von primär migrantisch gelesenen Jugendlichen, die aber teilweise in Berlin oder woanders zumindest in Deutschland geboren sind. Das ist auch für die Einsatzkräfte, für die Polizistinnen und Polizisten, Feuerwehrleute eine sehr belastende Erfahrung. Und wir wissen aber auch, dass die Bedingungsfelder, unter denen das geschieht, einfach nicht so linear zu lesen sind im Sinne von irgendwie Erziehungsmängeln oder gar, wie es teilweise gesetzlich auch noch steht, Anlagemängeln, was ein ganz problematisches Konstrukt ist, ja. Und da spielen Sozialisationserfahrungen, spielen Teilhabeerfahrungen in der Gesellschaft eine große Rolle. Da spielen zweifelsohne auch an vielen Fällen Gewalterfahrungen in Familien eine Rolle. Aber das Ganze ist multikausal, ist hochkomplex. Wenn Jugendliche wie in dieser Silvesternacht randalieren, Straftaten begehen, ausrasten, dann, so sieht es David Zimmermann, kann man eben nicht einfach sagen, da müssen wir jetzt mit der ganzen Schärfe des Rechtsstaates durchgreifen und davon ausgehen, dass dieses Vorgehen die Probleme einfach löst. Die komplexe Entwicklung jedes einzelnen Jugendlichen und was ihn vielleicht dazu bringt, Straftaten zu begehen, wird in der Öffentlichkeit nicht groß thematisiert. Weil es doch irgendwie viel einfacher ist zu sagen, das geht so nicht, da muss mal eine ordentliche Strafe her, wegsperren. Da wird politisch schon sehr stark in einer Art popularisierenden Perspektive auf bestimmte Familien am Rande der Gesellschaft reagiert, die oft migrantisch gelesen werden, die oft in Armutsbedingungen auch leben, die oft wenig Teilhabe haben. Also es wird nicht in gleicher Weise beispielsweise reagiert, wenn wir uns anschauen, wie so Designerdrogen in bürgerlichen Kreisen konsumiert werden. Da reagiert niemand mit so populistischen Einwänden im Sinne, die müssen wir jetzt alle wegsperren oder so. Ja? Sondern es geschieht im Hinblick auf eine ganz bestimmte Bevölkerungsgruppe. Das ist nicht nur, sag mal, unter dem Filter von Rassismus zu lesen, sondern auch das ist multidimensional. Es spielen Armutserfahrung, Ausgrenzungserfahrung und so weiter eine Rolle. Und wir haben da in der, sag mal, groben Tendenz eher eine politische Stimmung, die auf noch mehr Verschärfung, auf noch mehr Ausgrenzung, auf Bestrafung setzt, bis hin zur Idee von möglichst schneller Abschiebung, wenn es denn Menschen sind ohne deutschen Pass. Und ich glaube, die Komplexität, dass sich in den Grenzüberschreitungen delinquenten Verhaltensweisen von Jugendlichen gesellschaftliche Probleme widerspiegeln, das sehe ich eher nur in Teilbereichen der Politik auch angekommen oder gut reflektiert. Es ist nicht nur die Silvesternacht in Berlin-Neukölln, die Jugendkriminalität in den Mittelpunkt der Öffentlichkeit rückt. Als im März 2023 die 12-jährige Luise in Freudenberg von einer 12-jährigen und einer 13-jährigen getötet wird, geht ebenfalls ein Aufschrei durchs Land. Im Sommer 2023 machen dann Schlägereien unter Jugendlichen in Freibädern die mediale Runde. Und fast jedes Mal entwickelt sich aus dem Fokus auf Einzelfälle eine größere Diskussion rund um das Strafmündigkeitsalter. Welt. Mord von Freudenberg löst zu Recht Debatte über Strafmündigkeit aus. Tagesschau.de. Nach Silvesterkrawallen. Giffey plant Gipfel gegen Jugendgewalt. RBB24. Ermittlungen nach Silvesterrandale. Rund jeder Fünfte der in Berlin Festgenommenen ist minderjährig. Süddeutsche Zeitung. Faeser verlangt nach Silvesterkrawallen rasche Strafen. Focus Online. Jugendliche prügeln sich im Freibad. Sie verachten unsere Regeln. Bild.de. Streit in Berliner Freibad eskaliert. 20 Jugendliche prügeln aufeinander ein. Redaktionsnetzwerk Deutschland. Nach Gewalttat in Freudenberg. 35.000 Menschen unterschreiben Petition für Senkung des Strafmündigkeitsalters. Es sind solche bundesweiten Diskussionen, die einen Einfluss auf die öffentliche Debatte haben. Und zu denen der Professor für Strafrecht und Kriminologie Ralf Kölbel noch einen Einwurf hat. Ein Befund der kriminologischen Forschung ist der, dass die öffentliche Wahrnehmung oder die der Bevölkerung in aller Regel überhaupt keine Deckung mit der tatsächlichen Entwicklung aufweist. Also dieser Eindruck immer schlimmer, immer intensiver, immer brutaler, immer mehr. Der Eindruck, den gibt es seit Jahrzehnten in der Bevölkerung. Das kann man in entsprechenden Befragungen auch nachzeichnen. Und der hat sich nie gedeckt mit der realen Entwicklung. Da gab es immer ganz klare Unterschiede. Oder wie David Zimmermann es ausdrückt. Um Gottes Willen, nicht falsch verstehen. Ja? Natürlich ist es schlimm, wenn dem eigenen Kind was passiert. Niemand möchte sich das vorstellen. Und trotzdem müssen wir sagen, das sind extreme Einzelfälle, glücklicherweise in unserer Gesellschaft. Und an diesen extremen Einzelfällen macht sich dann ein Diskurs fest, dass man immer härter auf teilweise ja fast kindliche Grenzüberschreitungen reagieren müsste. Und das ist mit Verlaub einer demokratischen Gesellschaft wirklich unwürdig. Das fängt da an, glaube ich, ja. Ja, das ist nicht so kurz, tatsächlich. Also, unerlaubter Handel treiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen. In zwei Fällen, in Tatmehrheit mit gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen. Das hier ist ein Auszug aus dem polizeilichen Führungszeugnis von Mark. Mark heißt eigentlich anders. Auch er hat eine lange kriminelle Karriere hinter sich. Seine Geschichte ist verworren und kompliziert. In aller Kürze zusammengefasst. Mark gerät früh an Drogen. Da ist er 15 Jahre alt. Es dauert nicht lange, da beginnt er auch zu dealen. Neben seinem eigenen Drogenkonsum schlittert er selbst immer weiter in die Kriminalität. Er schlägt sich mit Polizisten. Er wacht regelmäßig in der Ausnüchterungszelle auf. Die Dinger, die er dreht, werden größer. Und irgendwann dann verurteilt ihn das Gericht zu einer Jugendstrafe von 13 Monaten. Das erste Mal Gefängnis. Doch dabei bleibt es nicht. Nachdem er wieder raus ist, werden seine Taten noch schlimmer. Straftat um Straftat reiht er aneinander. Bis er schließlich zu 3 Jahren Haft verurteilt wird. Man könnte all die Taten, die er begangen hat, beschreiben. Doch darum geht es hier gerade nicht. Es geht nicht darum, was man hätte vermeiden können oder darum, ob es gut für Mark war, ins Gefängnis zu gehen oder nicht. Als er an einem Wintertag an seinem Küchentisch sitzt und die Auszüge aus seinem polizeilichen Führungszeugnis hört, stellt er ganz am Ende der Auflistung eine Frage. Würdest du mir einen Job geben? An dem Tag, an dem sich die Gefängnistür für Jugendliche und Heranwachsende wieder öffnet, sind sie zurück in Freiheit. Und eigentlich ist das der Zeitpunkt, an dem sich ihre Wiedereingliederung in die Gesellschaft vollziehen sollte. Die Schuld ist abgegolten und im Bestfall steht ihnen ein straffreies Leben bevor. Aber genau dieser Übergang ist für viele eben nicht einfach. Oft ist da Überforderung, wenig Unterstützung und das Gefühl, dass einem eben nicht alle Türen offen stehen, wenn die Knastzeit plötzlich hinter einem liegt. Einmal kurz weg von Marc. Ich bin jetzt mal voll ehrlich zu dir. Das passt mir auch eigentlich gerade gar nicht. Ich bin voll überfordert, weil einmal will irgendeine Schule irgendwas, dann wollen sie was, dann will mein Chef was, dann will diese verhurte Arbeit irgendwas. Aber ich will doch nur Geld, ich will nur eine Sache. Während 100 Leute von mir 1000 Dinge wollen, will ich nur eins, nur Geld. Aber wieso kriege ich das nicht? Wieso ist dieser Kindergeldvertrag scheiße nicht dabei? Wieso? Ich brauche nur Geld, ich kann sonst auch nicht zur Berufsschule gehen und ich werde auch nicht dahin fahren, wenn ich kein Geld habe. Ist mir auch voll egal, Alter. Das kann nicht sein, mein Chef gibt mir keinen Vorschuss, okay, scheiß auf den Pisser, aber wenigstens mal diese Kindergeldleihe und du sagst mir auch noch selber, das dauert voll lange und immer diese Prozedere und bla bla bla. Aber dann, wo ist dieser Vertrag? Wo muss ich was unterschreiben und meine Mutter, wo? Diese Sprachnachricht ist von einem Ex-Häftling nach seiner Entlassung aus der Jugendhaft. Er hat sie seinem Mentor geschickt. Der Jugendliche war, wie Marc auch, Teilnehmer eines Mentoring-Programms in Hessen, das bei der Resozialisierung von jugendlichen Gefangenen helfen soll. Der Name des Programms ist AJUS. Lutz Klein ist der Leiter des Projekts und er kennt sich mit dem Übergang von jugendlichen Gefangenen zurück in die Freiheit aus. Wir haben mittlerweile über 800 Fälle. So. Und wenn er jetzt sortieren müsste, was ist erfolgreich, was ist nicht erfolgreich, hätte man da schon große Schwierigkeiten. Ich habe da immer am Anfang 2 Fälle erwähnt. Das eine war jemand, der hatte wirklich ein Kapitalverbrechen begangen, was wirklich heftig war. Also selbst als Kriminologe und eifriger Krimi-Leser habe ich was Ähnliches nicht gefunden, muss ich ehrlich sagen. Die Indikation war von vornherein wie auf Schienen. Bis heute ist er überhaupt völlig problemlos gelaufen. Das ist jetzt über 12 Jahre her. So, und dann hat man, ich glaube, der zweite Fall, das war ein permanentes Auf und Ab. Ja. Das wäre jemand, wo man ahnt, der wird sich lebenslang irgendwie mit Randständigkeit arrangieren müssen. Und da zu sagen, das eine ist erfolgreich, super, und das andere ist nicht erfolgreich, so weit würde ich nicht gehen. Auch der zweite Fall, der ist durch die Mentorin so begleitet worden, ein ganzes Stück seines Lebenswegs, dass es mutmaßlich deutlich günstiger gelaufen ist, wie es ohne die Unterstützung gelaufen wäre. Bei AJUS bekommen die jugendlichen Häftlinge vor ihrer Entlassung aus dem Gefängnis einen ehrenamtlichen Mentor zur Seite gestellt. Sie lernen sich vor der Haftentlassung kennen. Sie machen sich gemeinsam auf die Wohnungssuche, auf die Suche nach einem Arbeitsplatz. Die Jugendlichen sollen so gut wie möglich unterstützt werden. Denn oft kommt es zu Überforderungen beim Übergang in die Freiheit. Der Ex-Häftling aus der Sprachnachricht zeigt das. Plötzliche Freiheit, ein Berg an Bürokratie, riesige Herausforderungen im Alltag. Wenn niemand da ist, dann kann das einen überfordern. Das sind im wahrsten Sinne des Wortes nach der Haftentlassung freie Menschen. Die müssen nicht das machen, was wir denken, dass sie machen sollten, sondern sie sollten sich straffrei halten. Und wir helfen ihnen dabei, dass das gelingen kann und wenn es geht, auf einem möglichst hohen Level. Die Frage, wann Jugendliche wieder in eine Gesellschaft eingegliedert sind, wann sie eine Chance haben auf ein straffreies Leben, diese Frage lässt sich nicht nach einem bestimmten Muster beantworten. So sieht es Lutz Klein. Könnte man ja machen. Man sagt, okay, halbes Jahr nach der Haftentlassung rufe ich an. Hast du einen Job? Ja. Haken. Hast du eine Arbeit? Haken und so weiter. Und dann mache ich da Erfolgskriterien draus. Ich glaube, der wird mir sich selbst in die Tasche lügen. Ein Mentoring-Programm also. Auch Marc war Teilnehmer dieses Programms. Auch ihm wurde jemand zur Seite gestellt. Lutz Klein meint, dass solche Programme entscheidende Vorteile hätten. Die meisten Institutionen, mit denen die Jungs und Mädels da zu tun haben, das sind herbeigezwungene Kontakte aus naheliegendem Grunde. Sie haben ja auch in der Regel einiges dafür getan, dass es so gekommen ist. Aber trotzdem ist es natürlich so. Die müssen mit dem Sozialdienst reden. Die müssen mit der Psychologin reden. Die müssen mit dem Bewährungshelfer reden. Und hier haben sie jemanden, der das freiwillig macht, weil er es gut findet. Das ist nicht dasselbe. Und dieses Konzept, was wir haben, ist doch relativ einfach plausibel zu machen. Also die Jungs und Mädels werden sowieso entlassen. So, sie kommen so oder so an. Das ist doch ein Unterschied, ob man denen quasi alle Türen vor der Nase zuschlägt und sich wundert, wenn die wieder straffällig werden oder wenn man ihnen hilft, sich straffrei zu integrieren. Gehen wir einmal zurück in Marks Geschichte. Noch während seiner Haftzeit legt Mark eine erstaunliche Entwicklung hin. Alles beginnt mit seiner Entscheidung, eine Ausbildung zum Fachlageristen zu machen. Dies ist in seinem Gefängnis damals möglich. Und auch wenn es bei Mark mal nicht so läuft, er sich nicht so richtig motivieren kann, er merkt, dass er eine Chance bekommt, dass man an ihn glaubt. Und das liegt an einer ganz speziellen Begegnung. Da gab es einen Mann, einen sehr besonderen Mann, den Werkmeister dort. Und der hat halt irgendwas in mir gesehen und an mich geglaubt und hat mich fast schon gezwungen, das zu machen. Nein, Sie können das, ziehen das durch, Sie machen das jetzt. Und habe dann halt meine Ausbildung auch weitergemacht und war halt immer ziemlich gut. Und es gibt die Möglichkeit, nach dem Berufsbildungsgesetz, ich weiß jetzt nicht genau, welcher Paragraph das ist, eine Ausbildung aufgrund von besonderer Leistung zu verkürzen. Also entweder kann man, wenn man einen bestimmten Schulabschluss hat oder eine vorherige Ausbildung oder wenn man einfach gut im Betrieb und in der Schule ist. Und dann konnte ich meine Ausbildung zum Fachlageristen, die eigentlich 2 Jahre geht, in 1,5 Jahren schon fertig machen. Doch Marc reicht das nicht. Er setzt sich höhere Ziele. Meister will er werden. Klar, es gibt ein paar Rückschläge, so ist das doch immer. Aber er bleibt dran. Dann habe ich Schnüffler-Vereine angeschrieben und geguckt und gedreht und auch den Herrn Klein angesprochen über Arius, wie man das denn dann machen kann. Marc lernt und ackert. Er schuftet für ein straffreies Leben und eine gute Arbeitsstelle. Er macht immer weiter. Heute, in Freiheit, sitzt er sogar im Prüfungsausschuss für Fachlageristen. Er ist gut ausgebildet, aber er hat eben auch ein gefülltes Führungszeugnis. Und dann auch relativ schnell eine Meisterstelle oder als stellvertretender Meister in einem Industriepark gefunden. Hab dann da angefangen als klassischer Vorgesetzter und wusste erstmal nicht hinterher, geht es überhaupt nicht, weil die auch ein Führungszeugnis haben wollen, weil das ein Hochsicherheitsbereich ist. Und eigentlich dachte ich, das ist Schwachsinn, aber komm, ich probier's mal. Und ja, habe mich da halt dann beworben, dann wollten sie mich einstellen und dann, nachdem sie gesagt haben, sie stellen mich ein, habe ich das halt gebeichtet. Marc erzählt von seinen Vorstrafen, davon, was er getan hat. Und erst einmal sieht alles gut aus. So, dann haben sie, ja, wir haben damit kein Problem, aber es gibt halt so eine sogenannte Zuverlässigkeitsüberprüfung, wer am Flughafen arbeiten darf und wer nicht. Und wir können es probieren, kann aber sein, dass es schief geht. So, dann habe ich da angefangen zu arbeiten, habe diese Prüfung angefangen zu machen und habe dann halt direkt schon so ein 3-4-seitiges Schreiben mitgemacht, so ey, warum ich kriminell geworden bin und wie es dazu gekommen ist, was mich dazu motiviert, dass ich wieder resozialisiert bin und halt meinen Weg irgendwie erklärt. Weil wenn du nur das da liest, ey, der will am Flughafen arbeiten, machst du doch aus. Und dann kam alles nur so, ja, schick uns die Unterlage zu, schick uns Haftentlassungspapiere zu. Und ich habe ja schon dort gearbeitet, ein halbes Jahr lang. Ja, und dann kam nach einem halben Jahr, oh nö, wird abgesagt. Von heute auf morgen muss Marc den Betrieb wechseln. Er selbst war mittlerweile davon ausgegangen, dass alles schon gut gehen wird. Aber plötzlich stehen ihm die alten Sachen wieder im Weg rum. Für ihn fühlt es sich so an, als habe sich die harte Arbeit, die er in den letzten Jahren investiert hat, nicht gelohnt. Das war dann auch erstmal wie ein Schlag in die Fresse, weil ich meine, ich habe seit 4 Jahren darauf hingearbeitet und war genau an der richtigen Stelle für mich. Das war in einem vollautomatischen Hochregal. Ich hatte so 6-7 Staplerfahrer in meinem Team, 4 Bucher, 3 Auszubildende. Und es hat schon echt Spaß gemacht und es war auch cool. Ich habe mich erstmal wie so ein normaler Mensch gefühlt, so normal im Leben. Ich habe eine Freundin, ich habe eine normale Wohnung, ich habe einen guten, angesehenen Job. Und ja, war dann erstmal schwierig. Er wechselt das Lager. Die neue Arbeit gefällt ihm nicht. Und dennoch fragt er seine Vorgesetzten, ob er denn jetzt übernommen wird und wie seine Zukunft im Unternehmen aussehen könnte. Er will Sicherheit, er will ankommen im sogenannten normalen Leben. Dann suchen seine Vorgesetzten das Gespräch mit ihm. Und ich hatte nur einen Jahresvertrag und dann so 1,5 Monate, bevor mein Arbeitsvertrag ausläuft, ich kann dich nicht guten Gewissens hier als Vorgesetzten einstellen, weil du könntest ja rein theoretisch auch zu irgendwelchen Auszubildenden oder Mitarbeitern gehen als Vorgesetzter und denen sagen, die sollen dir irgendwas holen oder in irgendwelche verbotenen Bereiche gehen. Ich könnte jetzt nur was in der Disposition, also im Büro, anbieten. Mark fühlt sich nicht wertgeschätzt. Er lässt seinen Vertrag auslaufen und ist arbeitslos. Ich habe mich einmal beworben bei einem Bildungswerk, weil ich da auch drauf Lust hätte, selber Leuten, die schwer erziehbar sind oder aus schwierigen Familienverhältnissen kommen oder einen ähnlichen Weg haben, wie ich, irgendwas mit auf den Weg geben zu können, habe mich dort auch beworben. Wurde auch angenommen, dann wurde es wieder mit den Führungszeiten, ist dann wieder abgelehnt oder irgendwelche Jobs, die sind dann doch sauweit in der Pampa. Und ich meine, ich wohne hier schon echt zentral und habe viel in der Umgebung, aber alles Sicherheitsbereiche und damit bin ich halt überall raus. Jetzt, wenn alles gut läuft... Also was heißt, wenn alles gut läuft? Noch 10 Monate und dann ist meine letzte Verurteilung 5 Jahre her und dann müsste alles aus dem Führungszeugnis gelöscht werden und dann dürfte sowas wieder gehen. Man könnte sagen, dass Mark ein Beispiel dafür ist, dass das Gefängnis doch eine positive Wirkung haben kann. Dass der Knast etwas Gutes sein kann, wenn nichts anderes hilft und geht. Und er selbst schätzt das für seinen Fall tatsächlich so ein. Mir persönlich hat das Gefängnis das Leben gerettet. Doch wenn man genau hinsieht, dann sind es eben nicht die Mauern, die Gitter, der Entzug seiner Freiheit, die ihm den Weg in eine andere Zukunft aufgezeigt haben. Sondern es ist diese eine Begegnung mit seinem Werkmeister im Gefängnis, die für ihn alles verändert hat. Ich denke heute auch noch sehr oft an ihn und frage mich, wie mein Leben aussehen würde, wenn ich ihn nicht getroffen hätte. Und diesem Mann verdanke ich, dass mein Leben heute so ist, wie es ist. Und klar, man könnte jetzt sagen, da hat Erziehung im Gefängnis doch funktioniert, so soll es doch sein. Aber was an Mark eben auch klar wird, ist, nur weil eine Maßnahme endet, nur weil die Haftzeit absolviert ist, nur weil gerichtliche Auflagen erfüllt und Ausbildungen abgeschlossen wurden, nur weil man einen Haken an die Sache setzen und sagen könnte, Erziehungsgedanke erfüllt, heißt das nicht, dass alles gut ist. Denn so toll Marks Weg auch ist, die beste Perspektive auf ein straffreies Leben nützt am Ende nichts, wenn junge Menschen abseits von Gerichten, Arrestzellen und Gefängnissen immer wieder mit ihrer Vergangenheit konfrontiert werden und ihnen deshalb Steine im Weg liegen. An diesem Tag, an dem Mark in seiner Küche sitzt und seine Geschichte erzählt, schwingt in seiner Stimme immer wieder eine Mischung aus Stolz auf seine Leistung und Frustration mit. Es ist tagesbedingt. Manchmal denke ich mir, ey, kein Bock, ich kacke hier zu Hause ab, was soll ich denn machen? Jetzt habe ich den scheiß Meistertitel und arbeite trotzdem nicht und es frustriert einen irgendwie. Und dann gibt es die anderen Tage, an denen er sich selbst sagt, dass er schon so viel erreicht hat. Mark hat es von alleine geschafft, erst nach dem Gefängnis straffrei geblieben. Doch insgesamt ist die Zahl derer, die nach der Verbüßung einer Jugendstrafe wieder rückfällig werden, hoch. In den ersten 3 Jahren nach der Entlassung aus dem Gefängnis werden etwa 70% derjenigen, die zu einer Jugendstrafe verurteilt wurden, wieder straffällig. Und die Frage, die mit solchen Statistiken einhergeht, ist doch letztlich diese. Wenn ganz am Ende, nachdem Richterinnen und Richter immer wieder verwarnt haben, den Jugendlichen Arbeitsstunden und Trainings aufgebrummt haben, es das erste Mal zum Arrest kam, letztlich doch eine Gefängnisstrafe steht, ist es dann nicht nur fair, wenn nach der Verbüßung alles dafür getan wird, dass es den Jugendlichen und Heranwachsenden leicht gemacht wird, den Start in ein straffreies Leben zu schaffen? Über 100 Jahre gibt es das Jugendgerichtsgesetz mittlerweile. Erziehung statt Strafe, das ist das Leitbild. Und wenn man sich so umhört, wie es denn läuft mit dem deutschen Jugendstrafrecht, dann gewinnt man schnell den Eindruck, dass da etwas auseinandergeht. Dass die öffentliche Meinung zur Jugendkriminalität und der tatsächliche Zustand eben nicht übereinstimmen. 2006 hat das Bundesverfassungsgericht sich in einem Urteil auf die Besonderheiten des Jugendstrafrechts bezogen. Die Ausgangsbedingungen und Folgen strafrechtlicher Zurechnung sind bei Jugendlichen in wesentlichen Hinsichten andere als bei Erwachsenen, hieß es da. Jugendliche befänden sich biologisch, psychisch und sozial in einem Stadium des Übergangs, das mit Spannungen, Unsicherheiten und Anpassungsschwierigkeiten verbunden sei. Und in diesem Stadium seien die Jugendlichen eben nicht nur selbst für ihre Entwicklung verantwortlich, sondern eben auch andere. Das sage ich ganz oft vielen Menschen, vielen Kritikern. Was wäre, wenn es dein Kind wäre oder das deines Kollegen? Würdest du dann auch wollen, dass wir zuhauen, nicht nachfragen und möglichst möglichst scharf und möglichst doll reagieren? Oder würdest du wollen, dass wir nachfragen, dass wir überlegen, dass wir gemeinsam Lösungen finden, dass wir darüber nachdenken, wie wir in Zukunft solche Straftaten verhindern können? Du würdest wollen, dass wir uns mit deinem Kind auseinandersetzen. Maria Kleimann, die Jugendrichterin, die schon viele Urteile gegen Jugendliche gesprochen hat, beobachtet immer wieder, dass eine Diskussion rund um Erziehung und Bestrafung von Jugendlichen und Heranwachsenden schnell in Populismus endet. Man ist nicht gut beraten, den Wut des Stammtisches in so einen Gerichtssaal mitzunehmen und auch im Gefühl nicht mitzunehmen. Ich habe schon jede Menge Entscheidungen getroffen, wo ich hinterher von der Presse verprügelt worden bin, Wattebausch werfend, über den Kopf streichelnd und immer sage, es gibt einen fachlichen Grund, dass ich das tue. Ich mache das nicht, weil ich so einen Spaß dran habe, hinterher medial verprügelt zu werden oder weil ich zu schwach wäre, um eine harte Strafe auszuurteilen, sondern weil ich mir wirklich überlege, was Sinn macht. In dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2006 steht auch folgender Satz. Für das Jugendstrafrecht und den Jugendstrafvollzug gewinnt daher der Grundsatz, dass Strafe nur als letztes Mittel verhängt und vollzogen werden darf, eine besondere Bedeutung. Und wenn Debatten um kriminelle Jugendliche eben doch immer oberflächlicher geführt werden, wenn der Ruf nach härteren Strafen immer lauter wird, dann besteht die reale Gefahr, dass der Erziehungsgedanke, der Gedanke, der das Jugendgerichtsgesetz zusammenhält, in den Hintergrund rückt. Lukas Pieplow, der Anwalt aus Köln, der jede Wendung in der Geschichte des Gesetzes kennt, hat davor große Sorge. Wir müssen um einen Konsens ringen, um einen richtigen Begriffsinhalt. Und wir sind ständig und seit Jahrzehnten dabei, und zwar auch aus dem liberalen Lager, das Kind mit dem Bade auszuschütten und zu sagen, den müssen wir quitt kriegen. Wir müssen uns völlig neu organisieren, wir müssen bloße Strafmilderungsregelungen gegenüber dem Erwachsenenstrafrecht haben und dann brauchen wir mit der Chimäre Erziehungsgedanke nicht mehr zu leben. Ich halte das für eine gefährliche Sicht auf die Dinge, zu vergessen, dass damit mal der Fürsorgeaspekt gemeint war und ich habe mehr Hoffnung dahingehend, einen richtigen Konsens am Leben zu erhalten oder wiederzubeleben, als zu glauben, dass mit einer technokratischen Verabschiedung des Erziehungsgedankens sehr viel gewonnen wäre. Was nehmen wir mit aus all den Einblicken in die Köpfe der Juristen, Debatten rund um die Vergangenheit und Zukunft des Jugendgerichtsgesetzes, den Leben der Jugendlichen und Heranwachsenden? Wenn wir auf den langen Zeithorizont blicken, dann geht die Jugendkriminalität in Deutschland tendenziell zurück. Und bei den allermeisten Jugendlichen, die Straftaten begehen, legt sich solch eine Phase ganz von selbst. Doch gleichzeitig wird die öffentliche Debatte rund um Strafen für Jugendliche immer härter, immer lauter geführt. Auch wenn die Forschung zeigt, dass die so oft diskutierte Herabsetzung des Strafmündigkeitsalters wohl kaum einen Jugendlichen ändern würde. Der Erziehungsgedanke ist der Grundpfeiler all dieser Überlegungen. Doch es besteht die reale Gefahr, dass er zunehmend in den Hintergrund rückt. Auf wie sicheren Füßen steht denn der Erziehungsgedanke? Er steht auf wackeligen Füßen. Damit der Gedanke, der alles trägt, fruchten kann, muss seine Ausgestaltung durchdacht sein. Wenn wir es mit dem Erziehungsgedanken ernst meinen, dann müssen wir es auch mit der Begleitung der Jugendlichen und Heranwachsenden hin zu einem straffreien Leben ernst meinen. Und ja, vielleicht wäre dann der Begriff Fürsorge tatsächlich die bessere Wahl gewesen. Ganz am Ende geht es eben nicht um Vergeltung. Es geht um die Jugendlichen. Salomon, der ehemalige Intensivtäter, der heute keiner mehr ist und eine Ausbildung macht, hat mittlerweile seine ganz eigenen Gedanken dazu, wie wir als Gesellschaft zu straffälligen Jugendlichen stehen und auf sie blicken. Und es gibt da diesen einen Punkt, diese eine Einschätzung, die ihm wichtig ist und die man, wenn man über Erziehung und Strafe für Jugendliche nachdenkt, vielleicht im Kopf haben sollte. Ich glaube auf jeden Fall, dass kriminelle Jugendliche verurteilt werden. Ich glaube, das ist auch oft einfach ein Stück weit die Angst, ne? Dass es auch dieses, vielleicht vor allen Dingen ältere Menschen sehen, tiefe Kappen, vielleicht diesen Style, sehen die Tattoos oder sehen die breiten Hosen, ne? Und dann denken die direkt, der ist kriminell, der ist kriminell. Aber das heißt nicht direkt, dass man ein schlechter Mensch ist, ne? Das war Erziehung und Strafe. Eine lange Nacht über Jugendkriminalität in Deutschland. Von mir, Marius Elfering. Es sprachen Marius Elfering, Trineke Klein, Anja Gavlik und Robert Christoth. Ton und Technik Michael Morawitz und Jens Müller. Regie Hanna Steger. Redaktion Hans-Dieter Heimendahl.